penetriert. Ja, das ist alles kontaminiert. Da wäre ich nicht alleine drauf gekommen. Kannst du es mal kurz so, also in einem Satz erklären? Kontaminieren heißt wie vergiften oder verseuchen oder in Berührung kommen. Das machst du auch. Mach ich auch. Vor oder nach der Penetration? Oh Gott. Was jetzt? Johnny, erstens kündigt er mich mit so befremdwortlichen Wörtern an. Dann legt er eine Platte auf, die keine Rillen hat und sagt, ach guck mal, die kannst du durchlaufen lassen, bis du irgendwie Lust hast. Andererseits ist er natürlich Oas auf der Bassgeige. Wer will schon die Beastie Boys runterziehen? Ich hab keine Lust, aber inzwischen ist es fast 2:10. Ich denke, wir sollten anfangen, ja? Einverstanden? Lassen wir nochmal die Beastie Boys kurz hochkommen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Yesterday I spoke to a German prisoner who's a faithful listener to your programs, Ilse. I hope the day will soon come when German soldiers will be able to return to their homes and families to be happy and listen to whatever they may please, especially to the voice of America, the voice of freedom and liberty. Now, how about some more music? Einverstanden. Was wird es diesmal sein? The name of the next tune, Point Siena. Tja, heute ist der 9. Mai, gestern war der 8. Mai. Da wurde ja fast ein Vierteljahr lang nur über den 8. Mai geredet. Und es wurde so viel geredet, es wurde so viel Unterschiedliche geredet, dass ich inzwischen der Meinung bin, dass einzig Schnauze halten von Intelligenz und Anstand zeugt. Wenn man da nicht im Spiegel lesen müsste, von Herrn Augstein höchst selbst, ist schon toll, wenn einem eine Zeitung gehört, zwischen den Qualitäten dieser beiden Unrechtsstaaten, gemeint sind die DDR und das Dritte Reich, zu unterscheiden, lohnt sich nicht. Dann denkt man, man müsste doch was sagen. Man weiß nicht, was soll man da sagen? Was soll man da sagen? Guten Abend, hier ist der grüne Pfeil-Nazi Kuttner. Herzlich willkommen zum Sprechfunk. FSK mit Hitler Lives von dieser wunderbaren Son of Kraut-Platte. Als Erklärung zu Hitler Lives steht hier, das ist ein 1947 GI-Hit für Pennsylvania Jodeler Rosalie Allen war. Ja, so hört sich antifaschistisches pennsylvanische Jodel an. Was macht man, wenn man keine Lust hat, über Sachen so zu reden? Dann spielt man einfach Musik. Das merkt man sowieso. Also wer genauer Fritz hört und wer genauer diese sehr personengebundenen Sendungen hört, die hauptsächlich abends und nachts stattfinden, der kann mit genauerem Hinhören schon mitkriegen, wie die Leute so drauf sind, ob sie Liebeskummer haben, ob sie traurig sind, ob sie böse sind, ob sie irgendeinen Schreck gekriegt haben in letzter Zeit. Das lässt sich ziemlich genau abhören. Und genau die Funktion hat unter anderem auch hier die Musik. Der Vorteil von Musik und von Songs ist ja sowieso, trotzdem sie Worte haben, ist gesungenet doch immer noch mehr als gesagtet und ist gedichtetet immer mehr als gesprochenet und sind Lieder, wenn sie gut sind, oft viel, viel klüger als ihre Sänger. Das ist ein großer Vorteil. Also in der heutigen Sendung werden lauter Musiken nachträglich als Kommentar quasi zum 8. Mai zu hören sein, ohne dass der 8. Mai unmittelbar Thema hier in der Sendung sein wird. Ich will noch auf eine Musik hinweisen. Das ist keine Musikshow hier, das ist eigentlich Talk Radio und wir werden auch noch los telefonieren und das Thema werde ich dann auch gleich sagen. Ich will noch auf eine Musik hinweisen, die irgendwann so etwa vielleicht in der Mitte der Sendung stattfinden wird. Das ist ein weiteres dieser Heiner Goebbels Hörstücke nach Texten von Heiner Müller. Der hat ja sämtliche Wolokolamska Chaussee Teile, von denen es 5 gibt, vertont, sehr, sehr unterschiedlich vertont. Ich habe irgendwann, das war diese erste Sendung nach der Stasi-Pause, die Nummer 5 gespielt, die sehr schön DDR thematisiert hat. Und werde heute die erste Nummer nachher spielen, die Weg nach Moskau heißt. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Bis dahin werden wir gequatscht haben. Bis dahin werden wir noch den halbautomatischen Anrufbeantworter aus der letzten Sendung gehört haben. Jetzt erstmal nochmal eine ganz großartige uralte Nummer vom Auge Gottes, die jetzt ihre, wenn ich richtig informiert bin, 2. richtige große CD bei Sony rausgebracht haben. Jetzt wird aber nochmal eine alte Nummer gespielt. Du hast Jesus Christ ans Kreuz genagelt. Das ist eine ihrer ersten, die zuerst auf so einer Single erschienen ist, dann auf diesem Hallo 13 Sampler. Und ich spiele sie natürlich deswegen, weil sie genau mit dem Unthema zu tun hat. Du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du Plus mit vollen Hosen nach der Mama heult. Das ist die Strafe für die Feigheit. Die Strafe für die Feigheit. Für die Sucht nach unbedingter Angepasstheit an die Macht, an den Staat, die Gesellschaft, den Geschmack. Du hältst deine Schnauze, denn du bist schon lange satt. Jeder Schwächling stark, wessen Hand, wessen Hammer, wessen Nagel, wessen Kreuz. Du warst mit dabei, weil du mit jeder Herde läufst. Du hast Jesus Christus an das Kreuz genagelt. Du hast Jesus Christus an das Kreuz genagelt. Du hast Jesus Christus an das Kreuz genagelt. Du hast Jesus Christus an das Kreuz genagelt. Du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast. Du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast. So, wer jetzt genauer hingehört hat, was ich nicht immer mache, der halbautomatische Anrufbeantworter, der macht das aber mal ganz pflichtbewusst. Der hat gemerkt, dass es noch die Single-Fassung war, die ich eben gespielt habe. Sie stammt zwar vom Hallo 13-Sampler, aber die ist viel weicher, sagt er. Und als er gesagt hat, ist es mir auch eingefallen. Also vielleicht habe ich doch genauer hingehört. Ihr müsst nicht genauer hinhören. Euch wird das ja immer alles erklärt. Ihr sitzt da vom Radio und könnt euch da schön die Welt erklären lassen. Ne? Wir werden jetzt erstmal nochmal einen kurzen Rückblick machen, was in der letzten Sendung passiert ist. Das Schlimme ist ja immer, wir kommen dann immer hierher, der halbautomatische Anrufbeantworter schneidet das Band zusammen und sagt, hey, wie war das Thema eigentlich in der letzten Sendung, frage ich ihn dann immer. Und er wisse ja, er schneidet ja da das Band zusammen und dann sagt er mir das. Und jetzt, wie war denn das Thema eigentlich letzte Mal? Ausbruchsversuche, mal sehen, was die jungen Menschen, was ihr zu Ausbruchsversuchen gesagt habt. Hier ist der halbautomatische Anrufbeantworter von der letzten Sendung. Ich wollte eigentlich nur mal sagen, dass es schade ist, dass ich nicht durchkomme und das dauert ja nicht schon lange, ehe das Ding anspringt. Hallo, grüß dich. Wie heißt du denn? Ach Scheiße, ich hab jetzt einfach nur so angerufen. Nimm mal einen anderen ran, okay? Ja, hallo Kutti, mit dir würde ich ja gerne mal ausbrechen nach Amerika oder irgendwie. Ja, hallo Kuttner. Ja, ich wollte nur sagen, dass meiner Meinung nach toll ein Modaladverb ist und kein Adjektiv. Dann grüße ich noch Taschkent, Moskau, Sao Paulo und Eberswalde. Ja, hallo, hier ist Christoph. Und ich möchte unbedingt Lenzen grüßen, weil man hier auch Wasserrallen beobachten kann. Ja, hallo, hier ist wieder Nikolai. Und ich wollte sagen zu dem Anrufer, der neulich angerufen hat, also vorhin. Mike Myers, bin ich ein Mann? Wenn ich Schmerz fühle, bin ich dann ein Mann? Wenn ich Schönheit liebe, bin ich dann ein Mann? Ja, jetzt ist Weißruher Erdschalt und ich wollte den Herrn Dr. Kuttner mal grammatikalisch verbessern, weil das heißt nämlich nicht die Flucht, sondern der Flucht. Und das heißt auch nicht Fluchtversuche, sondern Fluchversuche. Und da fällt mir ja bloß noch dieser Schneider von Ulm ein und das hat ganz schön wehgetan damals. Ja. Sekunde. Oh. Ja, das war wohl doch nichts. Schade eigentlich. Schöne Grüße, Kuttner. Jo, ich grüße von Freund Tangwan, der hoffentlich gerade zuhört und die gute Sendung hat. Der Kutte war in Amiland und eine Tüte aus Papier in der Hand. Die ganze Zeit schon frage ich mir, was war da drin in ihr? Hi, Kuttner. Meine Alten sind für eine Woche ausgebrochen. Und das finde ich geil. Ausbruch ist, wenn ein eruptiv veranlagter Moderator in vulkanisierender Weise in bestimmten Zyklen die Radiolandschaft mit Wortmaterie und Unterhaltungslava überschwemmt und verseucht. Kutter, ich hatte gerade ein ganz geiles Gespräch mit deinem halbautomatischen Anrufbeantworter. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Also jetzt ist mir an diesem halbautomatischen Anrufbeantworter wieder aufgefallen. Wenn euch nicht einfällt, dann fangt er an, mich zu kritisieren und mich grammatikalisch zu verbessern. Ansonsten würde ich mir wünschen, nicht tolle Gespräche mit einem halbautomatischen Anrufbeantworter, sondern direkt mit mir her. Ich sage die Telefonnummer nochmal. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam. 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Kinder, jetzt ruft aber nicht gleich wie die Deppen an. Schon wieder sind die Leitungen hier fast voll. Jetzt bringt es überhaupt noch eine. Ihr wisst das Thema noch nicht. Ihr habt überhaupt noch nicht überlegt. Wählen alleine nutzt nichts. Ihr seid das reine Stimmvieh, merke ich. Das ist genau wie in der Politik. Ja? Nicht überlegen, aber zur Wahlurne schreiten. Nicht überlegen und die Nummern drücken hier. So einfach geht das nicht. Schmeiß ich alle raus hier, die Vögel, die jetzt noch drin sind. Und verrate jetzt auch noch nicht das Thema. Ihr sollt euch erstmal konzentrieren und vielleicht überhaupt noch ein bisschen überlegen. Was wollte ich noch sagen? Noch wollte ich gar nicht weiter sagen. Ich werde jetzt einfach noch erstmal noch eine Musik spielen und dann kommen die Nachrichten und dann kommt noch eine Musik. Man muss das nämlich ganz, ganz langsam und ganz vorsichtig angehen, so eine Sendung, damit sie gut wird, ja? Das ist wie mit Wein, der so da liegt und reifen soll. Und da kann man nicht immer so rumschütteln und so aufgeregt sein. Jetzt kommt also noch mal eine Musik zum Unthema quasi von Scraping Fetus of the Wheel. Der heißt ja immer anders, aber in der Mitte heißt er mal Fetus. Und das ist genau eine fast historische Illustration, eher zum 1. September 1939, aber wer 8. Mai 45 sagt, muss auch 1.9.39 sagen, quasi einen Dialog zwischen zwei großen Staatsmännern, Adolf Hitler und Josef Wissarionowitsch Stalin, die sich versprechen, demnächst in Polen zu treffen, und sie haben sich getroffen. So comes this, squarehead! Guarantee of unilateral security. Well, me and Stalin, we just signed a mutual non-aggression pact. I'm gonna put case right into effect. Prepare yourself for a conflict. I'll cook you a stew, you'll choke on. I turn up the Versailles Treaty. Today is the 1st of September. Play. exchange guarantee of unilateral security. Well, me and Stalin, we just signed a mutual non-aggression pact. I'm gonna put gay squad into a fact. Prepare yourself for a conflict, baby. I'll cook you a stew, you'll choke on. Uhr 30. Fritz Kurzinfo. Bekenntnis zur deutschen Verantwortung für Weltkrieg. Bundeskanzler Kohl sagte am Abend bei den Gedenkfeiern in Moskau, das nationalsozialistische Regime habe den Krieg entfesselt und den Vernichtungsfeldzug zuerst gegen Polen und den Völkermord an den europäischen Juden geplant und begangen. Fortschritt in der Minderheitenfrage. Die Bundesregierung will Sinti und Roma als Minderheit anerkennen. Wie heute ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Bonn mitteilte, steht dies im Zusammenhang mit der Unterzeichnung eines entsprechenden Übereinkommens des Europarates am Donnerstag. Abschiebestopp in Hessen. Er soll für abgelehnte Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge gelten, die sich am 1. März seit mindestens 8 Jahren legal im Lande aufhielten. Hochwasser in New Orleans. Starke Regenfälle haben große Teile der Stadt im US-Bundesstaat Louisiana überflutet. Stürme mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern in der Stunde wüteten auch im südlichen Missouri. Dort kamen 2 Menschen ums Leben. Ehrung für Elton John und Rostropowitsch. Der britische Popstar und der russische Cellist und Dirigent erhielten heute den schwedischen Polarmusikpreis. Stifter der Auszeichnung ist das frühe Mitglied der Popgruppe ABBA, Sticken Andersson. Wetter. Zurzeit 8 Grad und Regen. Das ist nichts. Verkehr. Es liegen uns keine aktuellen Meldungen vor. Fritz wünscht gute Fahrt. Ashtena Yavana, der Heilige Krieg, gesungen vom Alexandrow-Ensemble. Das ist ziemlich klar. Erschien auf einer, ja, durchaus nicht uninteressanten Platte, die auch bei Barbarossa erschienen ist, genau diesem Label, wo diese sehr schönen alten Ernst-Busch-Aufnahmen erschienen sind. Die heißt Hymnen. Da sind dann Nationalhymne der DDR und Nationalhymne der DDR instrumental. Die wunderbare Brecht-Eisler-Hymne, Anmut spare nicht noch Mühe und noch verschiedene Geschichten drauf. Aber diese Der Heilige Krieg ist schon ein großer Song. So, jetzt müssen wir langsam zum Thema kommen. Ne? Die Telefonnummer wisst ihr, wir fangen gleich an zu telefonieren. Vorher spielen wir noch eine Musik. Wenn der 8. Mai mit etwas zu tun hat, dann sicher mit der Frage, ob es sich lohnt, für irgendwas zu sterben, für irgendwelche Ideen. Und da ich denke, dass die Frage selbst schon wieder andererseits ein bisschen eng ist, wofür es lohnt sich zu sterben. Ja klar, für die Kinder, für das man wirklich ganz, ganz intensiv liebt und so, habe ich mir gedacht, dass man vielleicht ein bisschen ausweitet und wollte heute mit euch über eure Begegnungen mit dem Tod reden, über Todesnähe und trotz allem natürlich mit der Frage, ob es was lohnt, ob es was gibt, wofür es sich zu sterben lohnt. Die ganzen Musiken heute, das habe ich vorhin schon gesagt, haben alle irgendwie direkt mit dem 8. Mai zu tun. Die Sendung unmittelbar nicht. Dann spielt man so Musiken und da gibt es ja ganz viel so an quasi antifaschistischen Musiken und dann gibt es einfach auch Nazi-Musiken und da überlegt man dann schon, darf man die überhaupt im Radio spielen? Ich wurde neulich schon mal gefragt, was habe ich denn da irgendwie gespielt? Das war eigentlich ein altes deutsches Volkslied. Da sagt mir, Mensch, die Rechten hören doch auch zu und schneidet mit. Ich glaube nicht, dass irgendwelche depperten Skinheads die Sendung hier hören. Aber wenn, dann haben sie jetzt wieder was mitzuschneiden. Und ich spiele den Song auch nur, weil er irgendwie so zeitlos wirkt. Er heißt Mit Mercedes-Benz voraus. Gesungen vom Reichsmusikzug des Reichsarbeitsdienstes mit Soldatenchor. Mit Mercedes-Benz voraus. Und danach fangen wir an zu telefonieren. Dem Sieger entgegen, die Wogen ins feindliche Land. Hörst du, fahren den Klang der Motoren? Hörst du des Motors schürrende Kraft? Fühlst du die Herzen der Heimat schlagen? Siegreichen Waffen schank. Wir bauen mit Stirn und an Motoren fürs Vaterland. Wir krönen das Siegeslob in höchster und schönster Lohn. Im lichtblauen Weiten, da fliegen Geschwader zum Feind. Bereit für die Heimat zu streiten, zu furchtlosem Angriff vereint. Hörst du, Flieger, den Klang der Motoren? Hörst du des Motors stürmende Kraft? Wogen durchschneiden der schnellbunte Kiel. Sie sind gegen England gezogen und treffen ein schludendes Ziel. Hörst du, Seemann, den Klang der Motoren? Hörst du des Motors stürmende Kraft? Hörst du die Herren? zu finden ist, die Musik und noch viele, viele andere interessante Musiken und viele, viele andere interessante Dokumente auf einer 4-CD-Sammlung, die heißt Entartete Musik, das ist so eine Tondokumentation zu einer Ausstellung, die 1988 stattgefunden hat. Ich weiß nicht, wo sie stattgefunden hat. Ich selber habe sie leider nicht gesehen. Ich habe mir nur die CD geholt, weil ich sie extrem interessant fand. Weil wunderbare, schwachsinnige oder seltsame oder erschreckende oder gruselige Hitlerreden drauf sind und Dirigentenbekenntnisse zum Führer. Und daneben immer noch interessante Musiken. Wir werden nachher möglicherweise noch eine davon hören und fangen jetzt aber an zu telefonieren. Hier erst nochmal eine kurzer Trailer, damit man überhaupt wissen, wo man ist. Der Kerl redet ja heute mit so belegter Stimme. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, und jetzt nochmal, bevor wir wirklich los telefonieren, der Hinweis. Also, wem nichts zum Thema einfällt, der müsste doch nicht unbedingt hier anrufen. Der könnte doch vielleicht den Leuten, und da gibt's ja wahrscheinlich eine, die zum Thema Begegnungen mit dem Tod, die Nähe des Todes oder wofür lohnt es sich zu sterben, lohnt es sich überhaupt für irgendetwas zu sterben, den Vortritt lassen, Leuten, die dazu was zu sagen haben, und sollte sich jetzt möglicherweise ganz freiwillig hier aus der Sendung katapultieren, wenngleich meine Hoffnung natürlich nicht allzu groß ist, all denen, die die Telefonnummer nicht wissen. Hier nochmal. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. So, Tag, wer bist denn du? Icke? Ja. Ich bin Bert. Tag, Bert. Ja. Ja. Ja, also ich muss sagen, wir haben heute in Biologie ein Herz seziert. Weißt du, was ist? Ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, was ein Herz ist. Das war ein ziemliche Begegnung mit dem Tod, weil das muss ein armes Schwein sterben, weißt du? Das war ein Schweineherz. Genau. Hm? Und das fand ich ja schon ziemlich brutal, weil vor allem, die haben da so zu viert rumgeschnipselt an dem Herz. Und da haben zwei von meinen Freunden so, haben dann daraus einen Gulasch gemacht. Also die haben es einfach zerschnetzelt, das Herz. Und das fand ich ganz schlimm von denen, weißt du? Und habt ihr da miteinander drüber geredet? Na, die haben sich halb tot gelacht. Ich fand's nicht so lustig. Und der andere hat sich auch drüber aufgeregt. Und das war jetzt quasi deine Begegnung mit dem Tod? Nee, da hatte ich ja noch mehr. Da ist zum Beispiel meine Uroma gestorben. Aber das ist ja schon 2 Jahre her. Und da war ich auch ziemlich traurig. Und ich weiß nicht genau, da ist noch so ein anderer aus meiner Familie gestorben. Aber ich weiß nicht genau, was das für ein Typ war, weißt du? Ich meine, es könnte irgend so ein Onkel oder sowas gewesen sein. Aber der hat im Osten gewohnt. Und das war so ein ziemlich rechter Typ. Und der ist im Herzinfarkt gestorben. Und eigentlich kannte ich den überhaupt nicht so richtig. Aber irgendwie war ich dann doch ziemlich traurig, dass der gestorben ist. Weil der war mal so nett. Weil er so ein ziemlich dicker Typ. Und da war ich auch recht traurig. Und was hat jetzt dieser Zwischensatz, das war eher ein rechter Typ? Ich weiß nicht, nee, weil meine Mutter, also ich weiß nicht, es könnte nämlich sein, dass der den Herzinfarkt bekommen hat, weil meine Mutter mit dem so einen Streit hatte, weil der hat irgendwas gegen Ausländer gesagt, hat meine Mutter die verteidigt oder so. Also ich war nicht dabei und dann hat er sich so darüber aufgeregt und ein paar Tage später einen Herzinfarkt bekommen. Also er hat auch ziemlich viel Bier gesoffen und so. Ich meine, hängt damit auch zusammen, aber dass ich mir vorstellen könnte, dass meine Mutter also, sich da auch Vorwürfe drüber macht, dass sie vielleicht auch mit daran schuld sein könnte, dass der gestorben ist. Macht sich deine Mutter Vorwürfe drüber oder denkst du das? Genau. Aber ist ja durchaus eine Person, die man fragen könnte, die Mutter, ne? Ja, eigentlich schon könnte man das fragen, weil sitzt ja irgendwo vorne. Und ich kann jetzt nicht einfach weggehen hier vom Telefon, weißt du, ja, ja, aber du weißt nicht, was ich meine. Du musst jetzt nicht unbedingt sofort hingehen. Also nicht mit dem Hörer in der Hand. Ach so, das meinst du? Ja, wann ist er denn gestorben? Ich weiß nicht, es war, glaube ich, vor einem Monat. So. Unterhalte dich mal mit deiner Mutter drüber. Hast du Angst vorm Tod? Das ist eine gute Frage. Wie alt bist du? Ich bin 15. Also dauert noch ein bisschen, schätze ich mal. Bis du Angst vorm Tod hast oder bis du keine Angst mehr vorm Tod hast? Nee, bis ich sterbe. Aber ja, das kommt ja manchmal ganz überraschend. Da ist man auf einmal tot und weiß ja nicht, wie es passiert ist. Nee, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie gespannt auch auf den Tod, weil ich meine, ich weiß einfach nicht, was danach passiert und dann... Man kennt es immer nur aus dem Fernsehen und da ist man dann doch schon ziemlich scharf drauf, das selber mal zu erleben. Das Blöde ist nur, man kann es danach keinem erzählen. Ja. Oder höchstwahrscheinlich keinem erzählen. Guck mal, bei MacGyver kennst du ja, ne? Den kennst du den MacGyver, ne? Und der ist auf so einem Boot durch die Gegend gefahren, weißt du, als er fast gestorben ist. Aber dann hat er sich noch runtergeseilt vom Boot. Ich meine, siehst du, da weiß man überhaupt nicht, was passiert. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf dem Boot nach irgendwo hinfährt. Und ich weiß einfach nicht, was passieren könnte da nach dem Tod. Ja, das Problem, was noch dazu kommt, ist, dass man nicht MacGyver ist. Das ist sicher ein Problem. Hast du schon mal Conan Doyle gelesen, die Sherlock Holmes-Geschichten? Nö. Nee? Muss man machen. Das ist nämlich, da ist nämlich auch, aber das, da merkt man auch wieder, wie schade das ist, dass man nicht eine literarische Figur ist oder dass man sich wenigstens Mühe geben sollte, eine literarische Figur zu werden. Als Conan Doyle keine Lust, der hat immer diese Sherlock Holmes Geschichten geschrieben und noch eine und noch eine und noch eine und dann hat er irgendwann die Schnauze voll gehabt. Und dann hat er gedacht, na, wie kommt man jetzt raus? Man kommt einfach nur dadurch raus, dass man den Helden sterben lässt. Und dann hat er den sterben lassen und war ziemlich klar, dass er tot ist. Und dann war der Druck so groß, dass er weiterschreiben musste. Und dann musste er sich echt was einfallen lassen, Sherlock Holmes wieder zum Leben zu erwecken. Aber das wird uns leider nicht passieren. Nee. Okay. Nee. Gut, Bert, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Ciao. Gib dir Mühe, dass du wenigstens MacGyver wirst. So. Jetzt noch eine Buing. So hören sich Mikrofone an. Mensch, hat fast was mit dem Thema der Sendung zu tun. Der halbautomatische Anrufbeantworter ist, glaube ich, bereit, fast sofort seine Arbeit aufzunehmen. Und er hat heute eine leicht modifizierte Nummer, die früher anders lautete. Heute aber heißt es 721 39 32. 721 39 32 in Potsdam mit der Vorwahl 0331. Er fängt jetzt an zu arbeiten und eure Ansagen auf Band zu nehmen. Ich würde schon darum bitten, dass ihr versucht, euch halbwegs ans Thema zu halten. Ihr nehmt es auf und ihr könnt es dann am Anfang der nächsten Sendung anhören, so wie wir uns den halbautomatischen Anrufbeantworter der letzten Sendung heute angehört haben. 721 39 42 und wir telefonieren hier weiter. Hi, wer bist denn du? Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Hier ist Heinz. Tag, Heinz. Ja. Moment, ich muss mich mal leiser stellen. Ja, also, um mal gleich zum Thema zu kommen. Ich weiß nicht genau, also willst du jetzt wissen, ob es sich lohnt zu sterben? Für verschiedene Angebote. Einmal irgendwie einfach Erfahrungen über Begegnungen mit dem Tod, wie er einem selber vielleicht schon ins Gesicht geschaut hat und man dann doch den Blick abwendete. Mhm. Oder eben, ob es sich lohnt, für irgendwas zu sterben. Na, ich wollte sagen, das ist eigentlich immer eine Sache aus der Nähe, in der man sich da befindet, zu einer bestimmten Situation. Will sagen, wenn mich irgendwas sehr stark berührt, dann glaube ich schon, dass man da zeitweise das Gefühl hat, dafür würde es sich jetzt lohnen zu sterben, in einer gewissen zeitlichen und auch gefühlsmäßigen Distanz zu dieser Situation, weicht man dann doch von dieser Meinung wieder ab, dass man sich denkt, so im Nachhinein, na, dafür hätte es sich auch nicht gelohnt, das hat sich auch alles wieder so geregelt. Heinz, das klingt aber nicht so sehr theoretisch, das klingt eher praktisch bei dir, als wenn du selber schon mal in so einer Situation gewesen wärst. Ja, da würde ich aber jetzt nicht so sehr darauf eingehen eigentlich. Ah, dann würde dann, aber da wird es natürlich interessant, weil sagen wir so eine allgemeinere Ebene, dass es zeitweise schon Ideen gab oder Ideen oder Situationen oder Personen oder Bezugsobjekte geben mag, für die man sterben mag und für die man dann hinterher nicht mehr sterben mag, das ist schon relativ klar. Ja, obwohl einen die Wichtigkeit der Sache dann in dem Augenblick, also die wurde keinesfalls geringer. War das bei dir eine Sache oder eine Idee oder war das bei dir eine Person? Eine Person, eigentlich hauptsächlich. Und die Beziehung zu der Person wurde eigentlich nicht geringer. Oder wurde dadurch, dass ich jetzt gesagt habe, es ist eigentlich Schwachsinn, dafür zu sterben, dadurch wurde das ja keinesfalls abgewertet. Bestand denn für dich irgendwann mal, also hatte das irgendeine Realität, die Überlegung, für diese Person zu sterben? Oder war es eher so eine allgemeinere Überlegung? Ja, das schwankte ein bisschen. Ja, klingt jetzt, ja. Klingt ein bisschen unbestimmt. Also ich meine, im Krieg zum Beispiel, da ist es ja relativ klar, da ist man natürlich einerseits mit dem Tod ganz unmittelbar konfrontiert und hat auch die Überlegung, ob man jetzt, also man kann ja irgendwie sehr freiwillig dahin ziehen und mit Überzeugung und sagen, okay, das ist... Sterben fürs Vaterland so, nicht? Ja, für das Vaterland. Gibt ja auch schon andere Situationen. Es gibt da, glaube ich, schon ein paar Leute, von denen man vielleicht sagen kann, dass sie möglicherweise nicht zu Unrecht gestorben sind oder dass ihr Tod oder dass die Idee, die sie vertreten haben oder die Situation, in der sie gestorben hat, ihren Tod nicht unmittelbar widerlegt oder lächerlich macht oder überflüssig macht. Ja, bloß die Frage ist tatsächlich, ob ich mich an also in der Stelle, glaube ich, setze ich das Individuum immer vor die Masse. Insofern ist andererseits gibt es ja genug Beispiele von so quasi Selbstlosigkeit. Also ja, gut, auch irgendwie diese, sag mal, Lebensretten und dabei das eigene Leben aufs Spiel setzen oder das eigene Leben verlieren. Eine Situation, die weiß ich, irgendwie bei Unfallsituationen oder im Krieg stattfindet, sicher immer eher in Katastrophensituationen. Nur dann ist dann auch wieder die Frage, wenn man es rational betrachtet, ist es ja kein Unterschied. Wenn ich jetzt ein Leben rette dadurch, dass ich sterbe. Vielleicht für den, dem das Leben gerettet, das mag jetzt sehr zynisch klingen, für den, dem das Leben gerettet wurde, ist das dann natürlich sehr, sehr schön. Klingt jetzt auch dumm. Aber ich weiß nicht. Also meinst du, dass man das so rechnerisch bewältigen kann? Ja. Dass man sagen kann, also wenn, dann muss wenigstens einer zwei retten, ja. Aber wenn einer einen rettet, lohnt sich's nicht? Oder wenn, dann muss der eine, der den anderen rettet, wenigstens älter sein? Ja, nee, das ist ja Quatsch schon wieder. Also das ist... Aber naja, weil du jetzt einfach so verglichen hast, in Beziehung gesetzt hast und jetzt könnte man sagen, gut, nach welchen Kriterien vergleicht man das? Also entweder einer gegen mehrere, dass es wenigstens 1-2 steht, oder ein Alter gegen einen Jungen oder ein Mann gegen eine Frau. Das ist schwer zu sagen irgendwie. Wie gesagt, das ist vielleicht in der Situation, wird man vielleicht einiges tun, aber wenn man ein bisschen drüber weg ist, glaube ich, ist es relativiert sich das Ganze dann auch wieder und dann kann eigentlich nichts so wichtig sein, glaube ich, dass man sich dafür so sehr aufopfert. Und ich glaube, für eine Sache zu sterben... Aber was hat dich denn, Heinz, dazu gebracht, in einer bestimmten Situation zu denken, dafür würde es sich lohnen zu sterben? Ich wollte eigentlich nicht so sehr auf mich jetzt, also... Ich versuche schon immer eine Sendung zu machen, in der ich sagen. Entschuldigung, kann sein, dass ich jetzt hier auch falsch bin. Nee, so grundsätzlich falsch bist du nicht. Ist natürlich auch eine Warnung an die anderen. Ja, aber... um nochmal auf die Sache zurückzukommen, dass man das so aufrechnen kann, das glaube ich eigentlich auch nicht. Ich habe ja auch gesagt, das mag jetzt ein bisschen zynisch klingen, aber im Prinzip ist es doch so. Ich meine, wenn ich jemanden rette und dadurch sterbe, dann ist doch die Sache, der ich geholfen habe, hat doch einen gleich großen Schaden verursacht. Ich kann doch damit nicht, vor allem ich persönlich habe ja da nichts mehr davon. Ich meine, es wäre ja auch jetzt dumm zu sagen, jetzt kann ich mir da irgendwie noch stolzer in die Luft gucken, weil ich jemandem das Leben gerettet habe und mit dem blauen Auge davon gekommen bin. Aber ich selber habe ja da nichts mehr davon. Und dann würde ich im Nachhinein sagen, na, dafür würde sich dann auch nicht lohnen. Es würde sich lohnen, irgendwie eine gewisse Gefahr einzugehen, aber dann gleich sozusagen, dafür würde sich lohnen zu sterben, ist ein bisschen sehr hochgegriffen, glaube ich. Und das Leben sollte einem schon so heilig sein, dass man da sich nicht direkt in Todesnähe begibt. Du meinst das eigene Leben? Ja, das eigene. Auf alle Fälle. Und das Leben der anderen? Ja, jeder ist sich selbst der Nächste irgendwie. Und ich weiß nicht, ob ich da auch den Mut hätte, glaube ich. Das ist auch so eine Frage des Mutes. In so einer Frage dann das eigene Leben aufs Spiel zu setzen und jemand anderen zu retten. Ich glaube, da wäre ich auch zu feige einfach dazu, da mich so aufzuopfern. Das ist schwer zu sagen, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, es kommt immer sehr auf die Situation an. Wenn man ganz nah dran ist, dann tut man vielleicht auch manches, ohne groß nachzudenken, was vielleicht auch manchmal sehr gut ist. Dass man ohne was nachzudenken einfach was tut und nicht einfach großartig erst noch lamentiert. Und mit Nachdenken meinst du, dass möglicherweise der Egoismus keinen Platz findet? Richtig. Dass die Situation so eng ist. In diesem Nachdenken einfach, dass dieses Nachdenken beinhaltet einfach die Situation, ich sehe, da muss was gemacht werden und jetzt mache ich was. Und dann denkt man nicht groß nach, was mit mir, mit deinem Selbst da passieren könnte. Warst du an so einer Situation schon mal nah dran? Nein, sowas, also jemanden zu retten oder sowas, also so eine heroische Situation sah ich mich jetzt nicht dran, dass ich da jemanden aus dem Wasser gezogen hätte oder so. Sowas noch nicht. Ja, Heinz, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja, ich danke auch. Okay. Okay. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, dir auch. Okay, tschüss. Ich will noch mal sagen, wir haben jetzt eben das Gespräch mit Heinz gehört. Das war schon ein schönes Gespräch, aber wer jetzt anruft, sollte doch wenigstens den Mut haben, ich zu sagen. Wie die Sendung überhaupt nur Sinn macht, wenn man ich sagt. Wir reden hier nicht über Autobahngebühren und Mineralölsteuer. Da muss man nicht unbedingt ich sagen. Wenn wir versuchen, miteinander zu quatschen, dann sollte man es schon können. Einverstanden? Tag, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Ja. Ich habe zwei Geschichten anzubieten. Also die Begegnung mit dem Tod. Und zwar... Klingt ja jetzt aber sehr literarisch, wie du dich dazu verhältst. Sind Eigenerlebte. Sagst du mir noch deinen Namen nochmal? Ja, Tina. Tina. Ja, also ich war jetzt überrascht. Ich hätte gedacht, ich brauche nur noch eine Stunde jetzt hier rumtelefonieren, bis ich irgendwann dran käme. Ja, manchmal jetzt schnell, manchmal noch jetzt länger. Am Anfang jetzt eher schneller. Ja. Also das erste Mal, da war ich 9 Jahre alt. Wie alt bist du jetzt? 25. Bist du noch da? Ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, war nur eine Zwischenfrage, damit man irgendwie ungefähr eine Vorstellung kriegt, wenn du sagst, du warst 9 Jahre alt. Also da war ich 9 Jahre alt und da war ich im Krankenhaus und es war Nacht und es war Notaufnahme. Und oh Gott, jetzt bin ich wieder so aufgeregt und so weiter. Also ich bin hingekommen nachts wegen irgendwas und plötzlich irgendwie kam ein Krankenwagen an und ganz viel Lärm und die junge Frau wurde so... hat einen Unfall gehabt und wurde so in den Nebenraum gebracht und es war ein tierisches Gewusel und laute Apparate und ganz laut und die Frau hat ganz laut geatmet und plötzlich, irgendwie so nach 10 Minuten, ging irgendwie so, die Leute wurden irgendwie so leiser und die Geräte gingen irgendwie alle miteinander nacheinander so aus und irgendwann war da so Stille. Und dann wurde die Frau so an mir, also zugedeckt, an mir vorbeigefahren. Und es war irgendwie ganz merkwürdig. Es war irgendwie so ein richtiger Hauch, der mir vorbeigefahren ist. Ja, das war meine erste Begegnung überhaupt mit dem Tod. Und wie lange hat die dich dann irgendwie beschäftigt oder begleitet? Weiß ich nicht. Also tut es ja immer noch irgendwie, aber nicht so vordergründig. Aber gibt es so Punkte, an denen es immer dann diese Geschichte irgendwie wieder auftaucht? Wir sind beim Lesen oder im Kino oder irgendwie so was? Nee, da gibt's oder in Träumen oder? Nee, aber da gibt es etwas, was stärker ist. Also, was ich stärker empfunden habe. Das war einfach nur meine erste Begegnung. Das zweite, da habe ich im Altenheim gearbeitet. Da war ich 18. Und da, hatte so 7 Stockwerke das Haus. Und angefangen habe ich in der 5. Etage, also so Pflegefälle waren, in der 6. in der 7. Etage waren schwere Pflegefälle und darüber war der Himmel. Und ich kam da irgendwie, die erste Woche war ich in der 5., dann in der 2., in der 6. Etage und in der 3. Woche in der 7. Etage. Und die Leute, die ich da gesehen habe, die waren zwar noch am Leben, aber eigentlich haben sie nicht mehr gelebt. Es waren irgendwie lebende Leichname, also. Und irgendwie... So ein bisschen Mensch und viel Apparat, oder? Was? Ein bisschen Mensch und viel Apparat, sei. Ja. Noch nicht mal Apparat, ich meine, die waren einfach nur aufgegeben worden. Die vegetierten irgendwie so vor sich hin. Mhm. Also die waren ganz mager und haben nicht mehr gedacht und nicht mehr gesehen und nicht mehr gesprochen. Die haben eigentlich nur im Bett gelegen und wieder Fernseher war an, aber... Sie waren nicht mehr sich selbst, absolut nicht mehr. Und früher, jünger ist, dann denkt man so, Tod, irgendwie, was ist das? Und es ist ganz fern und Tod ist schrecklich und danach ist alles zu Ende. Aber irgendwie in diesem Altersheim irgendwie jetzt denke ich mir, dass Tod einfach nur das Ende ist, genau wie Geburt. Davor ist nichts und nach dem Tod ist auch nichts. Und dazwischen ist einfach das Leben. Und Tod ist einfach nichts Schlimmes, sondern ist einfach nur eine Erlösung. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Und wenn du in einer Situation wärst, zu wissen, wann du sterben würdest? Ja, dann wäre ich sehr traurig über die Zeit, die ich dann nicht mehr erleben könnte danach. Aber du wirst es okay finden. Also für dich gehört jetzt der Tod quasi zum Leben. Ja, klar. Ich meine... Kommt er irgendwie am Ende? Am Ende kommt der Tod halt ja. Ja, er kommt, aber ich meine, man kann ja natürlich auch panische Angst davor haben. Man kann ja natürlich trotz alledem, trotzdem man weiß, dass er kommt und man sich auch ungefähr so ausrechnen kann, wann er in etwa kommen wird, kann man ja doch sehr, sehr große Angst davor haben. Ja, Ja, nee, die habe ich, also ich glaube, ich meine, man weiß es ja nie genau, aber ich glaube, ich habe sie nicht, die panische Angst. Warst du selber denn schon mal in einer Situation, wo vielleicht wenigstens ja, ansatzweise ja. sowas wie Lebensgefahr bestanden hat? Oder, ja. Oder? Ja? Ja. Und ich bin heute sehr froh darüber, dass es dass alles anders, dass ich jetzt noch lebe. Und das, weil irgendwie das Leben ist so schön. Und jede Sekunde ist irgendwie so erlebbar. Und das Leben ist so schön, schon aufgrund dessen, dass man nie weiß, was im nächsten Moment kommt. Was war das für eine Situation? Oh, das möchte ich nicht weiter ausführen. Mhm. Also hast du da Angst gehabt? Oder bist du da mit dieser philosophischen Gelassenheit, der Tod ist das Ende? Ich weiß nicht, ob ich jetzt so tief gehen kann. Ich meine, es ist irgendwie, ich meine, hören ja 1000 Leute zu, also. Ja, vielleicht können 1000 Leute was lernen, aber. Naja, also es war okay, dann sage ich das, also ich habe mal versucht, mich umzubringen und ich habe 25 Faustan-Tabletten genommen. Und das sind so ein Beruhigungsmittel, ne? Ja, ja. Mhm. Also sehr starke Beruhigungsmittel. Ja. Und ich bin eher sehr klein und sehr zierlich, also. Und aufgrund irgendwelcher Probleme. Und dann irgendwie in dem Moment, wo es anfing zu wirken, ich habe schon gemerkt, wo ich so lange leicht duselig wurde und mir alles so egal war. Und so eine Viertelstunde war das schon her. Und plötzlich, irgendwie ganz plötzlich, ich weiß nicht, woher das kam, habe ich an irgendeinen Menschen gedacht, der mir ganz, ganz wichtig war. Und ich habe dran gedacht, es war nicht gewollt, es war einfach da. Und ich habe mir gedacht, oh, den siehst du jetzt nicht mehr und den kannst du, und du kannst keine schönen Stunden mehr mit dem verbringen und das Leben ist doch so schön, was machst du hier eigentlich? Ja, und dann bin ich zum Kühlschrank gegangen und habe es geschafft, 2 Liter Milch auszutrinken. Ich habe mal gehört, dass Milch irgendwie neutralisiert oder so. Und dann habe ich das ja getrunken, dann habe ich das alles ausgekotzt. Bin eine Woche, von der Woche danach weiß ich nichts mehr, weil die habe ich nicht miterlebt. Also ich war irgendwie immer nicht ganz da. Aber ich würde es nie wieder machen. Bist du dir sicher? Ja. Also so ein Selbstmordversuch hat bei dir dein Verhältnis zum Selbstmord grundsätzlich verändert? Weil das Leben ist so schön. Während diese Todeserlebnis im Krankenhaus hatte ich schon dazu gebracht zu begreifen, dass Tod irgendwie einfach zum Leben dazugehört. Ja. Das ist ja interessant. Ja, ja. Ich verstehe auch nicht, warum die Leute davor Angst davor haben. Ich meine, danach sind sie nicht mehr. Danach können sie auch nicht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv oder weiß ich. Danach können sie irgendwie nicht mehr drüber nachdenken, ob sie davor Angst haben können. Danach sind sie einfach nicht mehr. Ja, da ist vielleicht irgendwie. Ich meine, ich kann verstehen, dass man Angst vorm Sterben hat. Die habe ich auch. Angst vor den Schmerzen oder Angst, weiß ich, was alles dazugehört. Aber der Tod an sich, dass man da nicht mehr ist, ich meine, danach ist man ja auch nicht mehr. Also man kann auch nicht drüber nachdenken. Und also, weißt du, was ich meine? Hm, hast du so eine Wunschvorstellung, wie du sterben möchtest? Ja, ruhig. Ruhig möchte einschlafen. Tina, danke dir für deinen Anruf, ja? Bitte. Tschüss. Tschüss. So, der halbautomatische Anrufbeantworter, der arbeitet noch. Der hat die Nummer 721 39 32. Und hier kommen die goldenen Zitronen mit dem Song, der eher mit dem 8. Mai als mit dem Thema unmittelbar zu tun hat. Eine Mutter, ach je. Vor dem Krieg hatte ich, glaub ich, 2 Vater. Vor dem Krieg hatte ich sogar Kinder. Man muss sich ganz schön einschränken, wenn Krieg ist. Seitdem der Krieg ist, wohne ich im Keller. Seit Krieg ist, la la la la. Vor dem Krieg hatte ich einen Bruder. Der wohnt jetzt auf einer Kanone, selber schuld. Und wird bald. Er wird eingemacht. Man muss sich ganz schön einschränken, wenn Krieg ist. Seitdem der Krieg ist, wohne ich im Keller. Seit Krieg ist, la la la la la. Das bisschen Totschlag heißt diese Platte von Goldenen Zitronen, die wirklich sehr, sehr empfehlenswert ist. Es ist schon eine Weile, vor einer Weile erschienen, wir sind vor einem Dreivierteljahr und jetzt spielen ja alle immer Tokotronic. Ich traue mich ja nicht mehr, Tokotronic mitzubringen, weil Johnny spielt ja schon immer unmittelbar vorher Tokotronic. Man kann auch ab und an mal die Goldenen Zitronen hören. Tag, wer bist denn du? Hallo? Das, hallo? Ja, war wieder ein weiter Weg zum Telefon. Wer? Der Falco. Tag, Falco. Mhm. Du bist auch eher ein jüngerer Mensch? Ja, ich fühle mich noch jung. Ich bin 26. Ach, klingst aber jünger. Ja, schön. Ja. Die behaupten alle, ich sehe älter aus. Ja, behaupten bei mir auch alle. Aber hinzu kommt, dass keiner behauptet, dass ich jünger klinge. Gut. Also insofern ist er auch wieder ein bisschen fett. Wie sieht denn deine Begegnung mit dem Tod aus? Also ich, um zu mich zu kommen, ich versuche so zu leben, dass ich jede Sekunde sterben könnte. Das heißt also, wenn morgen irgendwas passiert, dann mache ich die Augen zu und sage, okay, das war's jetzt, das ist jetzt vorbei und das ist tot. Mal sehen, was kommt, vielleicht kommt nichts, vielleicht kommt was, aber es ist okay. Das ist ja ein bisschen Pavel Kotschagin, aber du hast es wahrscheinlich ja nicht mehr gelesen, wie der Stahl gehärtet wurde, ne? Doch, habe ich noch. Ja? Mhm. Und wenn du an den denkst? Nee, das ist gar nicht mal so heroisch gedacht oder gar nicht. Nee, das ist schon klar. Das ist jetzt sehr unmittelbar gedacht und sehr geradeaus und die Möglichkeit in Rechnung stellen, dass man jederzeit sterben kann und von daher sich sagen, dann muss man schon so leben, dass man, wenn es schon so ist, dass man jederzeit sterben kann, dass man dann jederzeit sterben könnte, ohne schlechte Gewissen haben zu müssen. Es hat ein Erlebnis gegeben, deswegen mache ich das erst. Und zwar so Stress mit der Freundin und so weiter und so fort. Auch Leben nehmen wollen. Und ich habe dann überlegt, warum machst du das jetzt? Machst du das wegen dieser blöden Kuh? Oder warum machst du das jetzt? Da ja, wegen blöder Kühe macht man in der Regel keinen Selbstmord. Genau. Und da habe ich so überlegt, okay, es ist einfach bis jetzt alles so gewesen. Es hat alles Spaß gemacht. Das ganze Leben hat irgendwie funktioniert. Es gab Höhen, es gab Tiefen und so weiter und so fort. Aber jetzt möchtest du einfach nicht mehr. Jetzt tut das so doll weh und jetzt ist das so schlimm und es kann zwar noch was viel Tolleres kommen, aber ich möchte jetzt einfach nicht mehr. Es war bisher okay und da kann ich auch jetzt sterben. Warst du dir da wirklich bewusst, dass noch was ganz Tolles kommen kann? Klar, warum nicht? Es ist ja noch was ganz Tolles gekommen. Also so im Kopf, aber da, gut, ist noch was Tolles gekommen. Ist ja auch, die Wahrscheinlichkeit ist ja immer noch sehr, sehr groß, dass wenn man nicht Selbstmord macht, dass doch noch was ganz Tolles passiert. Aber damals, als du wirklich den Gedanken an Selbstmord gehabt hast, da kann man sich natürlich sagen, da kommt sich ja noch irgendwas Tolles, aber man glaubt es ja meistens nicht. Okay, ich habe da eine Hilfe gehabt. Die hat mir gesagt, dass noch was ganz Tolles kommen wird. Aber ich war doch in meinem... Und ist dann die neue Freundin geworden oder wie die Hilfe? Nee, ist sie nicht geworden. Aber die war dann auch irgendwo der der Auslöser im Kopf. Ich weiß es nicht, durch ein Wort, durch einen Satz, durch irgendwas, dass ich dann den letzten Schritt nicht gegangen bin. Hältst du denn jetzt seitdem Selbstmord für prinzipiell unsinnig? Nee. Oder falsch? Nein, oder? Im Gegenteil. Wie gesagt, also ich bin trotzdem nicht gegen Selbstmord und ich bereue das damals nicht, dass ich damals so gedacht habe, sondern ich sage, vielleicht komme ich morgen wieder in dieselbe Situation, dass irgendwas Schreckliches passiert. Ja. Und dass irgendwie da was ist, wo ich jetzt sage, okay, vielleicht kommt noch was, aber jetzt ist alles so beschissen. Jetzt möchte ich Schluss machen. Ja. Jetzt kann es einfach auch Ende sein, ohne dass vielleicht noch was Tolles, dass ich sowas verpasse. Das heißt also, vielleicht würde ich auch jemanden retten. Ich bin noch nicht in so eine Situation gekommen, zumindest ist mir es nicht bewusst. Also ich würde vielleicht einen Moment überlegen und dann doch eher dem Gedanken dahin widmen, wie ich ihn retten kann, ohne an mich selbst dabei zu denken. Hm. Gibt es Sachen oder Ideen anderer Art, also jetzt nicht so dieses unmittelbare Lebensretten, für die du denkst, dass es sich möglicherweise zu sterben lohnt? Erstmal so denke ich das nicht, weil... Also ich meine jetzt nicht diese Trari-Trara-Fahne schwenkend in den Krieg ziehen, das ist ja schon, da ist ja irgendwie, das ist ja schon klar, dass es eher idiotisch ist. Wie dann? Ja, wenn man vielleicht an diese Zeit vor 50 Jahren denkt oder möglicherweise auch an das, was jetzt in der Welt passiert oder auch in den letzten 20 Jahren passiert ist, da gibt es ja schon immer wieder gewalttätige Auseinandersetzungen, die sicher auch mit Überzeugungen, mit Ideen zu tun haben und die Leben kosten. Nee, dann... Also nimm meinetwegen irgendwie so eine heroische Figur wie Che Guevara oder nimm... nimm Leute, die ihr Leben vor 50 Jahren riskiert haben, um anderer Leute Leben zu retten und ihr Leben auch verloren haben? Gehe ich eher, so sag ich mal, einfach mit der Abenteuerlust dran und gehe das Risiko, das Leben dabei zu verlieren, mit ein. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich setze jetzt mein Leben ein, sondern blöd gesagt, ich möchte meinen Spaß haben oder ich möchte das jetzt machen oder ich möchte jetzt diese Idee verwirklichen und es kann so weit gehen, dass ich dabei sterbe. Okay. Hast du denn selber irgendwelche, sag mal, so Grundüberzeugungen, für die du sagen würdest oder von denen du denkst, dass du für die sterben könntest? Die müssen jetzt gar nicht so sehr politischer Natur sein, sondern ich muss mich auch an die Frage rantasten, das ist nicht so leicht. Nee, denke ich erstmal nicht. Also es gibt ja immer so die klassische Situation, irgendwie ein Kind im kalten Wasser und man springt hinterher. Das ist schon irgendwie klar, da sagt jeder erstmal ja. Oder wenn er ein bisschen mutiger ist, dann sagt er, er würde schon noch überlegen. Aber sowas ist ja immer sehr vorstellbar, ne? Also jemand in so einer Schrecksekunde irgendwie da rausreißen und dabei das Risiko einzugehen, irgendwie selber zu sterben. Ja, nee, fällt mir erstmal nichts ein, wo ich dran denke, okay, in dem Moment würdest du nicht an dein Leben denken. Fällt mir keine Situation ein. Warst du selber schon mal in Lebensgefahr? Oder in so einer Situation, also du hast jetzt über diesen Selbstmordversuch erzählt, den du aber sehr rational bewältigt hast, selber in der Gefahr, dass du irgendwie denkst, hoi, da hätte ich jetzt auch drauf gehen können. Ja. Also alles durch Zufall. Ich war voriges Jahr in Senegal und wenn man da am Strand langläuft und keine Füße anhat, dann können sich da irgendwelche Würmer in das Blut reinfressen, durch die Fußsohlen durch. Mhm. Und die legen dann ins Blut Eier ab und zerstören die Leber und nach einem Jahr bist du tot. Und normalerweise ist es so, also nach einem Dreivierteljahr kommen die ersten Symptome und dann ist es schon zu spät. Und durch einen Zufall ist es rausgekommen, dass ich also diese Würmer hatte und dann gibt es 2 Spritzen und dann ist das alles wieder okay. Aber es ist durch einen Zufall rausgekommen, dass ich hätte sterben können. Also es wäre wahrscheinlich gewesen mit einem gewissen Prozentsatz. Das ist ja dann auch eine sehr abstrakte Begegnung, wenn man es auf der einen Seite weiß, aber sieht mit 2 Spritzen, zack, zack, was wieder erledigt. Deswegen ist es auch nicht so, dass ich da nun, ach so, vielleicht noch eine zweite Situation, also ich bin mal überfallen worden, das wusste ich ja nicht, aber die hätten ja auch die Pistole ziehen können und dann wäre ich weg gewesen. Ich habe da keine Albträume von und keine, mir ist jetzt irgendwann mal, ist mir aufgefallen, dass ich in demselben Ort gewesen bin, dass ich doch ein merkwürdiges Gefühl hatte, aber das war dann schnell wieder weg. Das war hier irgendwo, oder? Nee, nicht hier, nicht in Deutschland. Hm. Aber war keine Erfahrung, die jetzt dein Leben irgendwie verändert hätte? Nee. Du bist nach wie vor abenteuerlustig. Ja. Und gehst barfuß. Ja. Mit der Visakarte in der Tasche. Seit kurzem tatsächlich. Ja. Durch Zufall, ja. Okay, vielen Dank für den Anruf, ja? Jo, tschüssi. Tschüss. Hi, wer ist denn da? Ja, hier ist der Helge. Tag, Helge. Ja, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass ich es nicht geschafft habe, mal durchzukommen. Ich probiere schon seit ungefähr einer Stunde. Ja, ich fand das Thema heute mal ganz interessant. Ich bemühe mich jetzt zum zweiten Mal beim Blue Moon anzurufen. Der Tod ist ja doch eine sehr umfangreiche Sache, finde ich. Also ich persönlich bin ja eigentlich selbst nicht so in Lebensgefahr geraten, höchstens mal bei so einem Autounfall da. Kurz bevor der in mich reinfuhr, ist mein Leben so kurz an so einem Film abgelaufen. Aber ich war mir nicht sicher, ob das nun so lebensbedrohlich war, aber da hat man so eine Schrecksekunde, wo dann so plötzlich alles an einem so wie so ein Film vorbeiläuft. Mhm. Das ist mehr so von familiärer Seite her, dass ich da so mit dem Tod konfrontiert war oder von der Arbeit. Weil ich als Elektriker so in vielen Krankenhäusern gearbeitet habe. Speziell als Lehrling ist mir das mal da so aufgefallen. Da haben wir in so einem Keller gearbeitet und da fuhren dann nochmal so die ganzen Leichen aus dem OP wieder raus und beziehungsweise irgendwelche Patienten in den OP rein und das war schon eine ziemlich beklemmende Situation. Ja. Vor allen Dingen, als wir 2 Krankenschwestern dann mal helfen sollten, da so eine Leiche auf so eine Bar aufzuheben, das war schon ein bisschen ulkig. Da hat man sich da auch so seine Gedanken gemacht. Und nun erzählen sich ja auch Elektriker immer wieder Gruselgeschichten, die auch nicht von schlechten Eltern sind, oder? Ach, naja, das stimmt allerdings auch. Wobei ich aber sagen muss, die meisten Unfälle sind eigentlich in dem Beruf auf Fahrlässigkeit oder auf irgendwie Unvorsichtigkeit oder Nichtbeachten von irgendwelchen Vorschriften zurückzuführen. Das ist eigentlich, ja, weil ich selber auch schon öfter mal... Das macht das aber nicht besser, wa? Wie? das macht es dann im einzelnen Fall nicht unbedingt besser. Dass man dann, dass sich hinterher einer findet und ihr sagt, naja, wenn du es so machst, dann muss es ja passieren. Ja, ja, gut, das ist schon richtig, aber irgendwie, ich meine, ich habe sicher auch schon ab und zu mal eine so geflackt gekriegt, aber das, ich sag mal, ist eigentlich, das Risiko dabei zu sterben, ist eigentlich ziemlich berechenbar. Also da kann man schon auf, wenn man da ein bisschen aufpasst, dann haut das schon hin. Ich meine, klar, uns haben sie auch schon viele Filme gezeigt, guck mal, so sieht das aus, von dir bleibt da nichts übrig und so, verkohlter Elektriker. Aber das ist eigentlich alles, das ist ziemlich berechenbar. Also da muss man, wenn man sich da ein bisschen an die Vorgaben hält, da kann man da eigentlich weniger so. Und ist es, wenn man als Elektriker so einen Arbeitsschutzfilm sieht, ist es ein großer Unterschied zu, sagen wir, RTL? Weiß ich nicht. Also, meinst du diese komischen Horrorsendungen? Ja, naja, irgendwie so auf dem Level, ja. Ich kann das jetzt nicht so nachvollziehen, weil ich die Sendung nicht so sehe. Ich finde den Sender so ein bisschen. Du hast ja noch mit den Arbeitsschutzfilmen. Da denkst du, musst nicht nur RTL kicken. Ja, nee, also ich meine, weiß ich nicht, kann ich nicht so viel zu sagen, also. Nee, weiß ich nicht, da kann ich nichts zu sagen, also. Das ist mir, weiß ich jetzt nicht, das kann ich nicht so richtig abstrahieren, wie das jetzt meint, also. Ich gucke die Sendung nicht und ich weiß nicht, also irgendwie ist das ein, alles ein bisschen, glaube ich, also hochgepeitscht da, so ein bisschen aus der Luft gegriffen und so. Schuldig. Und dann nun irgendwie Leute an den Fernseher zu locken, glaube ich. Ja, ja. Nee, ich meinte bloß, ist ja dann doch sehr vermittelt. Wenn man so einen Arbeitsschutzfilm sieht, dann denkt man, Mensch, in so einem richtigen, ordentlichen Hollywood-Streifen, da zeigen sie es aber viel besser und interessanter und überzeugender möglicherweise. Ja. Oder ist da noch ein großer Unterschied? Naja, ich sag mal, in der reellen Arbeitswelt ist da doch irgendwie ist da doch ein bisschen anderer. Ist das doch ein bisschen anders. Man, da hält man sich auch nicht immer so dran, aber man kalkuliert es immer so ein, dass das da halbwegs alles sicher ist. Guck mal, von dem Arbeitsschutz weg, das ist total langweilig. Hast du Angst vorm Tod? Also jetzt vor dem eigenen Tod? Also, es ist bei mir immer mal, also es ist eigentlich ja, nicht von äußeren Einflüssen, es kommt manchmal so, plötzlich überkommt mich manchmal so das Gefühl, also vorm Tod selbst, nicht eigentlich mehr vorm Sterben. Weil man kann sich ja, wenn man lebt, nicht vorstellen, wie das ist, wenn man tot ist. Also, dass man plötzlich ist da nichts mehr und du schläfst da oder was weiß ich, du bist auf ewig. Das, ich stelle mir das irgendwie so vor, dass man das vielleicht erlebt, dass man tot ist. Und das ist eigentlich total langweilig, weil man nur noch irgendwie in der Erde liegt und nichts mehr passiert. Also ich weiß nicht so, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie das ist. Das ist wahrscheinlich auch die Angst, die meisten Menschen vor dem Tod haben, weil sie sich nicht vorstellen können, was das ist. Der Mensch hat ja eigentlich immer vor unbekannten Dingen, die einem unangenehm erscheinen, Angst, bin ich der Meinung. Also vom Sterben selbst habe ich manchmal so Angst, da überkam ich das so, ne? Also ein Schauergefühl. Gibt's da so eine, so ein lebenshungriger Mensch bin, finde ich. Gibt's da so Hilfskonstruktionen, mit denen du denkst, dass wenn es dann soweit ist, damit wirst du dann schon die Langeweile vertreiben können? Weiß ich nicht, aber Also es gibt ja die Überlegung, dass man dann so im Paradies auf einer Wolke und dann, wenn man Glück hat, eine elektrisch verstärkte Harfe spielen darf. Ich weiß nicht, ich nehme vielleicht meine Musiksammlung mit den Sarg, dass ich sage, dann kann ich ein bisschen Musik hören. Aber ich glaube, wenn man älter wird, dann lernt man dann mit dem Tod wahrscheinlich mehr umzugehen, weil man sagt, okay, du hast dein Leben toll gelebt, hast unheimlich viel lernen, erfahren können, erleben können und nun ist auch okay, nun kannst du auch, aber erzeugendes Argument für deine Lebenslustigkeit, die Musikanlage. Wenn du Optimist wärst, dann hättest du einen Wecker mitgenommen. Genau. Ich weiß ja nicht, ob ich aus dem Schlaf erwache, vielleicht erlebe ich das ja, alles. Naja, aber andererseits Wecker stellen, was? Schaden kann es nicht. Ich habe eigentlich, im Wecker brauche ich auch eine Arbeitszeit nicht. Ich habe gleitende Arbeitszeit, vielleicht habe ich doch auch gleitende Lebenszeit im Tod, weiß ich nicht. Auch ein Wecker ist unwichtig. Außerdem kannst du dich über die Stereoanlage wecken lassen, brauchst du auch keinen Wecker. Stimmt, aber dann musst du einen Timer haben. Naja, hat er auch. Gott, du denkst aber auch an alles. Naja, klar. Nicht schlecht. Und was wäre die Musik, mit der du wach werden wolltest? Also, auf jeden Fall keine Volksmusik, keine Country-Musik und kein Hardcore-Techno. Also, es müsste irgendwie so. Gibt es nicht einen definitiven Titel? Das ist immer so schwierig. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Also, klar, es gibt so viele Titel, die ich genial finde. Aber It's All Over Now, Baby Blue, das wäre doch ein klasse Anfang. Also, vielleicht für Queen, Bohemian Rhapsody oder so. Das ist ja total geil. Also, der macht irgendwie ein bisschen kultig, der. Wäre vielleicht was. Der ganze Friedhof singt wie so We Are the Champions. Ja, der hat so viele Aspekte. Der ist so richtig rockig, dann ist er wieder so seicht. Der hat so viele Stücke. Ja, den würde ich mich vielleicht wecken lassen. Gut. Falls nicht einzustecken, ja? Tschüss. Naja, das ist immer schwierig. Aber wenn man Zeit noch dazu findet, dann mache ich es. Aber ja, muss immer bei dir für mich tun. Das müsste ich testamentarisch vielleicht festhalten. Früher hat man ja so ein Säckchen Heimaterde an der Brust getragen. Du musst jetzt deine Queen-CD irgendwie umschnallen. Ach nee, ich sag mal so, ich rechne noch nicht mit dem Tod. Ich glaube, ich habe noch ein paar Jahre zu leben. Ich bin ja noch nicht mal 30, Mensch. Ja, Mensch, da rechne nochmal nach. Man weiß es ja mal nicht so genau. Naja, stimmt, das Leben vergeht. Je älter man wird, immer schneller, ne? Ja, oft genug kommt er sehr überraschend. Ja, ja, das stimmt schon. Man merkt es an den Leuten um sich herum, wie alt man eigentlich wird. Also ich habe eigentlich gemerkt, wie alt ich wurde in der Zeit, wo so meine Großeltern so immer so im Abstand von einem Jahr mal der Opa, mal die Oma. Und das war schon sehr schmerzhaft. Das war so eine familiäre Sache, wo ich mit dem Tod konfrontiert war. Ja. Also da habe ich sehr... Was war denn die erste Situation, in der du wirklich begriffen hast, dass man sterben kann? Das war, wo meine Oma gestorben ist. Vor ungefähr 1,5 Jahren war das, also im November 93. Aber da warst du dann schon richtig erwachsener Mann. Ja, da war ich ein richtig erwachsener Mann. Da habe ich das eigentlich erst so richtig begriffen, weil sie stand mir emotional sehr nahe. Ich meine, ich wusste, dass es alsbald sein würde. Das hat mich nicht überraschend getroffen, aber da habe ich also am Grab richtig so mit den Tränen zu kämpfen gehabt. Also konnte mir gar nicht vorstellen, dass sie jetzt da in dem Sarg liegt und nun alles vorbei ist und irgendwie ist eben der Mensch da weg und er fehlt irgendwo. Aber ich glaube, das Beste über, um so eine Trauer hinwegzukommen, ist, wenn man irgendwie eine Aufgabe hat, der man sich zuwenden kann. Und wenn man nicht zum Trauern kommt, ansonsten kommt man bloß ins Grübeln und ins Sinnieren. Und ich glaube, das ist, irgendwo ist Trauer auch okay, aber man fängt dann an zu grübeln und kommt dann so in so eine depressive Phase, wenn man so selbst ziemlich emotional reagiert. So bin ich eigentlich. Bei meinem Cousin, den ich auch sehr mochte, der ist sehr jung gestorben beim Verkehrsunfall mit 16 Jahren, da war das auch sehr schmerzhaft, aber da war ich 18, hat man sich da über den Tod noch nicht so Gedanken gemacht. Man hat zwar als Schicksal hingenommen, mehr oder weniger, aber nicht so, wenn man jetzt älter ist, dass man sich da so theoretisch drüber mitten auseinandersetzt. Ach, du denkst, dass man gewissermaßen, sagen wir so unter 20, noch eher so ein Larifari-Verhältnis dazu hat? Nee, das würde ich nicht sagen. Es kommt darauf an, wie reif man selbst ist. Also ich würde mich einschätzen, ich war da noch ziemlich halodrig. Also klar, man hat da eine andere Beziehung zu dieser Situation als jetzt, würde ich sagen. Man sieht das da vielleicht noch nicht so wie 30 oder so. Gibt es jemanden, von dem du denkst, der sollte nicht sterben, da will ich lieber selber sterben? Ja, meine Eltern. Glaube ich. Also ich sage mal, wenn meine Eltern so in Lebensgefahr wären und ich die Möglichkeit hätte, sie zu retten, dann macht man sich wahrscheinlich, also in der Situation selbst macht man sich wahrscheinlich gar nicht Gedanken drüber. Man tut es einfach, glaube ich. Erst hinterher wird einem dann bewusst, Mensch, dabei hätte sterben können. Oder gut, wenn es passiert ist, dann kann man sich natürlich keine Gedanken mehr drüber machen. Aber ich glaube, für meine Eltern oder vielleicht für meine Freundin würde ich vielleicht doch mein Leben hingeben. Könnte sein, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber ich könnte es mir vorstellen. Ich könnte es zumindest in Erwägung ziehen oder für meinen besten Freund oder so. Wie lange kennst du deine Freundin? Wie bitte? Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? 8 Jahre, wären es fast. Wie lange kennst du deine Eltern? Solange ich lebe. Wie alt bist du? Ja, das war nur versucht, etwas geschickter. Ja, etwas geschickter. Wie alt ich bin? Ja. 29. Mhm. Und deine Eltern, wie alt sind die? Ja, die sind 29 Jahre älter. Nicht 29 Jahre älter als ich, aber die sind, Moment, muss ich überlegen. Also meine Mutter ist 17 plus 29 macht 46 und mein Vater ist 49. Der wird 49, ja. Da ist ja erstmal noch ein bisschen Zeit. Aber wenn du jetzt wirklich die Wahl hättest, also zu sagen, wenn jetzt jemand sterben muss, dann in Bezug auf andere Leute, dann will ich als erster sterben, um nicht zu sehen, wie andere sterben. Dann wären das deine Eltern und deine Freundin. Ich glaube schon, ja. Ich meine jetzt nicht so im Tauschen, sondern man könnte ja auch, sagen wir ins pragmatisch rangehen und sagen, ach, die will ich nicht sterben sehen, da will ich lieber selber sterben. Ja, das ist eine schwierige Frage. Also die. Also nicht, weil du die jetzt rettest oder so, aber es gibt ja so die Situation, also den möchte ich nicht sterben sehen. Lieber Gott, mach, dass ich zuerst sterbe. Also ich glaube, so eine Frage kann man, glaube ich, nicht beantworten. Ich glaube, jetzt so am Telefon, so aus einer Situation, in der man nicht so dran ist, ich glaube, die lässt sich schwer beantworten. Weil andersrum widerseits musst du vorstellen, wenn jetzt, sage ich mal, ich tausche mein Leben gegen das Leben meines Vaters ein. Ich bin nur der einzige Sohn, das einzige Kind. Nee. Und mein Vater wüsste jetzt, dass ich für ihn gestorben bin dafür weiterleben kann. Warte mal, da hast du meine Frage falsch verstanden. Gar nicht klarkommen. Ja, nee, da hast du meine Frage falsch verstanden. Ich meine jetzt nicht im Tausch. Also nicht, die Gefahr besteht, jemand anders stirbt und stattdessen will ich lieber sterben, sondern einfach die Situation, ich habe Angst vor dem Tod der anderen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Also und um das nicht erleben zu müssen, irgendwie, wenn, dann möchte ich doch lieber als Erster hier abtreten. Ach so, ja, nee. Also jetzt einfach so, ohne dass das irgendwie miteinander zu tun hätte. Die Herangehensweise ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich, also könnte ich für mich eigentlich nicht so beantworten. Also, aber trotzdem würde ich die Reihenfolge zumal so stehen lassen. Also, aber irgendwie weiß ich nicht. Also, das ist eigentlich eine ziemlich ulkige Ansicht so. Weiß ich nicht. Ich würde so sagen, vielleicht würde ich meine Eltern dafür leben lassen. Ja, nee, ich bin auch auf die Frage gekommen, als jemand gestorben ist, den ich sehr verehrt habe. Mhm. Da hat jemand anders die Rede gehalten. Trauerrede, Totenrede. Und da tauchte dieser Satz drin auf: Es sterben immer die anderen. Und das war so ein Satz, den ich erst überhaupt gar nicht kapiert habe. Und dann habe ich kapiert, dass es wirklich so ist. Dass ja eigentlich immer die anderen sterben. Wenn man selber tot ist und wenn man jetzt nicht an Gott glaubt oder an ein Leben danach, dann ist man weg, dann ist Ruhe, dann ist so. Weißt du? Ja, irgendwie dann ist das ist vorbei. Ist klar, aber wenn jemand anders stirbt, dann ist der tot und dann ist der ganz, ganz lange Zeit tot. Genau die Zeit, die man selber noch lebt. Ja. Und man wird immer mit dem Tod des anderen leben müssen. Ja, das und das stimmt. Kann eine sehr, sehr schwere Last sein. Mhm. Und da könnte man einfach, weiß ich nicht, sagen, man könnte feige sein oder man könnte einfach sagen, man will sich dieser Erfahrung oder diesem Leid oder sowas nicht aussetzen. Und also glaub, wenn es passieren sollte, dann will ich... Würde man es wahrscheinlich auch nicht tun, es sei denn, man ist so ein suizidgefährdeter Mensch. Also ich halte davon halte ich ja auch sehr wenig, muss ich sagen. Also Leute, die sich so Selbstmordgedanken tragen, ist okay, weil das hat man selber auch so rein in jungen Jahren, wenn man so Kummer in der Liebe hat. Aber ich persönlich... finde Selbstmord eigentlich ziemlich sinnlos, weil man geht mit dem Kostbarsten, was man selbst hat, eigentlich sehr leichtfertig um. Und ich sage mal, irgendwo finde ich, dass Leute, die Selbstmord begehen, keine Kraft zum Leben haben oder keine Freunde haben, die einen Kraft zum Weiterleben geben. Ich finde das eigentlich ziemlich das Sinnloseste, was man machen kann. Kann man die wirklich holen von Freunden, die Kraft? Wie bitte? Kann man diese Kraft wirklich von Freunden holen? Ja, ich persönlich würde sagen, mir persönlich geht es so, weil ich kenne zwar eine Menge Leute, aber so richtig Freunde, also da habe ich so 3, 4, die kenne ich schon über 10 Jahre teilweise und ich glaube, die kann man von guten Freunden kriegen. Also wenn man selber so in der Depri-Phase ist und man zu jemandem gehen kann und sich bei dem aushalten kann und der sagt, pass mal auf, so und so oder es geht irgendwie weiter, der irgendwie Kraft geben kann oder wenn man ein gutes Verhältnis in der Familie hat, ich glaube, das kann schon helfen. Aber wenn man sich selbst natürlich abschüttet von seiner Umgebung und keiner an sich ranlässt und sowieso das alles schon für sich festgelegt hat, hat es natürlich auch keinen Sinn mehr. Aber ich glaube doch, das Umfeld, was einen so prägt, das kann einem auch ganz viel Unterstützung und Kraft geben, weil da sind eigentlich Freunde da, denke ich mal, wenn es einem dreckig geht. Warst du selber schon mal in der Situation, so eine Art Kraft geben zu müssen? Geben zu müssen, also zumindest nicht auf den Selbstmord hinbezogen, aber so schlimm war es noch nicht. Aber ich würde mich glücklich schätzen, wenn ich einem in dieser Situation helfen könnte. Nicht, dass ich hoffe, dass einer in die Situation kommt, aber wenn ich einem die Kraft oder die Lebensfreude wiedergeben kann, ich glaube, das ist ein schönes Gefühl für einen selbst, wenn man das machen kann, wenn man das geben kann. Das ist jetzt ein ganz moralischer Egoismus. Findest du? Ja, aber moralisch. Ein Anständiger. Ja, das denke ich auch. Okay, danke dir für deinen Anruf, ja? Okay, danke dir auch. Tschüss. So, dann machen wir jetzt erstmal wieder eine Musik. Ist schon komisch, wenn jetzt dann zwischendurch immer lustige Musiken kommen, aber ansonsten wäre der eine zu traurige Sendung, wenn jetzt noch traurige Musiken kämen, oder? Spike Jones mit einem wunderbaren satirischen Lied auf Hitler und es heißt im Original wirklich, das ist dann so Ami-Deutsch. Der Text selber ist aber so ein bisschen... wie wenn Spike Jones das Englische nicht ganz mächtig wäre. Der Song selbst heißt Der Führers Face. Der Führers Face von Spike Jones. Musik. der Führer says, wie ist der Master Ace? Wie heil, heil! Right in the Führer's face, not to laugh, the Führer is a great disgrace, so wie heil, heil! Right in the Führer's face. Wenn Herr Goebbels says, wie wohnt der Führer's face? Wie heil, heil! Right in Herr Goebbels' face, wenn Herr Göring says, they'll never bomb this place, wie heil, heil! Right in Herr Göring's face. Are we not the Superman? Ain't you a Superman? Yeah, we are the Superman. Super duper Superman. Is this what they land you for? Would you leave it if you could? Yeah, this country land is good. We would leave it if we could. We bring the world to order. I'll hit this world to order. Everyone of foreign race will love the Führer's face when we bring to the world this order. When the Führer says, he is the master race. Be heil, heil! Right in the Führer's face, not to love the Führer. He's a great disgrace, so be heil, heil! Right in the Führer's face. Am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kurz nach 23:30, immer noch Sprechfunk. Thema heute: Begegnungen mit dem Tod. Die Telefonnummer hier: 721. Die Telefonnummer hier, 74 81 110. Da würde ich dann rangehen, wenn ich gerade besetzt wäre. Wer hier nicht durchkommt, hat die Chance, sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu wenden und da seine Gedanken zum Tod, seine Erfahrung mit dem Tod, seine Begegnung mit dem Tod, natürlich notgedrungen relativ kurz zu schildern. Der Halbautomat hat die Telefonnummer 721 39 32. Ist eine andere Nummer als sonst. 721 39 32. Und er arbeitet noch eine Weile. Das wird dann, für die, die es nicht so genau wissen, alles auf Band aufgenommen, zusammengeschnitten in so einer Kurzfassung von vielleicht 3, 4, 5 Minuten. Zu so einer Kurzfassung zusammengeschnitten. Und die läuft dann am Anfang der nächsten Sendung nochmal. Wir telefonieren jetzt erstmal noch ein bisschen weiter unter der Telefonnummer 74 81 110. Tag, wer bist denn du? Hallo, ich bin Jan. Tag, Jan. Bin ich drin? Ja, bist drin. Ach so. Dann wollte ich, also ich wollte was sagen zum Krieg, also Sterben im Krieg. Dann wollte ich noch was sagen zum, also Tod durch Altersschwäche, also so natürlicher Tod. Und was zum Selbstmord. Obwohl ich selber noch keinen Selbstmordversuch hinter mir habe. Wie alt bist du? 17. Ja, dann hast du Krieg, hast du auch noch nicht hinter dir und Altersschwäche, von Altersschwäche bist, dürftest du auch noch ja, nicht bedroht sein. Ja, aber ich wollte nur sagen, wie ich das alles so sehe. Ja. Wie ich dazu stehe also. Ja. Also im Krieg, also ich meine, vorhin hat jemand das angesprochen, also Sterben fürs Vaterland. Ich finde, also fürs Vaterland ist viel mehr getan, wenn man lebt und wenn man irgendwie, was weiß ich, nicht in den Krieg zieht. Und dann werden alle so denken und dann ist das Vaterland ja auch gerettet eigentlich. Ja, aber man, da weiß man ganz genau, dass nie alle so denken. Sonst würde es ja keine Kriege mehr geben. Kannst du mal ein bisschen lauter reden? Oder? Da ist ja dann doch relativ klar, dass nie alle so denken. Also das ist natürlich einfach so, wenn das alle, es ist ja fast ein Lehrerspruch, ne? Wenn das alle, liebe Kinder, wenn das alle machen würden, hier durchs Kornfeld latschen, dann hätten wir nichts mehr zu essen. Ja, der geht zwar, also der geht so, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja, hat aber auch, also sagen wir mal, Krieg gibt es schon ein paar tausend Jahre. Ich weiß es nicht. Also ich die Überlegung ist wahrscheinlich genauso alt. Wie bitte? Ich finde es egal, wie alt er ist, also ich finde ihn ziemlich gut. Ja, du meinst Krieg einfach nicht hingehen? Ja, wenn jemand anders anfängt zu stänkern, ist es natürlich schwierig, nicht hinzugehen. Aber das ist eben menschlich, dass irgendjemand anfängt zu stänkern. Und das ist ja das Eigentümliche an Kriegen, dass immer beide Seiten denken, der andere hat angefangen zu stänkern. Ja, das glaube ich nicht bei Kriegen nur so. Nee, nicht nur bei Kriegen so, aber so entsteht aus einem Ehestreit ein Krieg. Hm. Wobei der Weg dahin vielleicht doch nicht ganz so kurz ist, aber ein bisschen miteinander was zu tun hat es schon. Ja, und dann noch zum natürlichen Tod, wollte ich noch sagen. Und zwar ist es, wenn man ein erfülltes Leben hatte und wenn man also was hinter sich hat und sagen kann, okay, es war auch toll, es war gar nicht schlecht, dann kann man auch sagen, glaube ich, dass Tod ganz normal ist und dass man damit klarkommt, wenn man nicht sagen muss, ich habe irgendwas verpasst, ich hätte noch was machen können oder so. Also dann ist es, finde ich, eine letzte Erfahrung, die vielleicht sogar ganz schön ist, weiß man ja nicht, oder interessant oder so. Lass uns nochmal auf den Krieg zurückkommen. Wenn man da ein bisschen hinarbeitet, also ich meine, es ist natürlich leicht, so eine Lösung zu sagen, wenn es Krieg und Kinder hinterher, dann hat sich das alles erledigt. Ja, klar, das geht natürlich nicht. Ja? Unrealistisch, aber es wäre schon schön. Ja, es wäre schon schön. Ich würde dich jetzt fragen, also nicht, dass ich dich jetzt irgendwie dazu überzeugen will, aber ich würde dich fragen, in wie ernst oder wie tief du dir jetzt so eine Situation schon überlegt hast. Es gibt ja immer wieder, nehmen wir 20. Jahrhundert, Leute, die für sehr unterschiedliche Überzeugungen gestorben sind. Es gibt, meinetwegen fangen wir an mit den Typen von der Roten Armee-Fraktion oder sagen wir irgendwelche japanischen Kamikaze-Flieger im Zweiten Weltkrieg oder Leute, die sich vor ein feindliches Maschinengewehr geworfen haben, um damit, weiß ich nicht, ihre Kameraden oder ihre Kollegen oder irgendwas zu retten oder Leute, die in brennende Häuser rennen, um da jemanden rauszuholen mit dem Risiko und dann meinetwegen auch dem Resultat, dass sie selber dabei sterben. Es gibt Leute, die sich für so eine Überzeugung von Gerechtigkeit oder für ein besseres Leben eingesetzt haben und daran gestorben sind. Es gibt Leute, die in Gefängnissen sitzen und andere Leute nicht zu verraten, ihren eigenen Tod in Kauf nehmen. Also es gibt schon sehr unterschiedliche Sachen. Und es sind so Sachen, wo diese Antwort, also stell dir vor, die Gefängnis und Kinder geht hin, dann nicht mehr so richtig funktionieren. Hast du dir sowas schon mal überlegt? Ja, ist klar, dass man für einige Überzeugungen wie sein Leben, aber nicht unbedingt aufs Spiel setzt. Also, klar. Also das ist ja noch nicht so. Also ich habe jetzt die Überzeugung, ja, und wenn es drauf ankommt, okay, nehmt mein Leben. So einfach ist es ja nicht. Wenn man denn vor der Situation... Ich meine, man, so was gibt's denn, also aus Filmen, in Büchern kennt man es ja und die Geschichte hat ja nicht genug Beispiele davon. Von Situationen, wo man vielleicht sagen mag, wo man Hochachtung empfinden mag oder Ehrfurcht und wo man auch sagen muss, Kinder, das war einfach Schwachsinn, dafür sein Leben zu opfern. Hast du dir selber sowas schon mal überlegt? Was war das letzte? Hast du dir selber schon mal sowas überlegt, wie du dich in bestimmten Situationen verhalten würdest? Wenn ich jetzt irgendwie... Ja, meinetwegen anhand von Büchern oder anhand von Filmen. Irgendjemand zu retten oder irgendwas einzusetzen jetzt. Sag mal, die Schindler-Variante ist ja schon... Hast du Schindlers Liste gesehen? Ja. Ja? Das ist verspätet, also habe ich nicht im Kino mitgekriegt. Und was hast du gedacht? Wie bist du da rausgegangen aus dem Film? Hast du ziemlich gut gemacht, also aber ganz hart. War ein toller Film, meinst du? Ja, ja. Aber andererseits war es ja immer noch fast die gemütliche Variante, ne? Also was Schindler gemacht hat. Natürlich. Ja? Also ist schon toll, irgendwie weißer Anzug mit dem Lagerkommandanten Sekt trinken und das Leben anderer Leute retten, ohne jetzt runterspielen zu wollen. Mhm. Aber das ist ja noch so ein Angebot, damit identifiziert man sich gerne. Ich weiß nicht, ob man sich damit so identifizieren kann. Das ist natürlich ziemlich bewundernswert, wenn er sowas gemacht hat und so, aber... Ich weiß nicht, ob das jeder machen würde. Das ist ja sicherlich nicht die Regel. Dass man, weiß ich, sein ganzes Geld dafür ausgibt, irgendwelche Juden zu retten, das ist natürlich toll. Aber ja, nee, die Frage ist, dass es vielleicht auch noch mehr Sachen gibt, die man ausheben könnte, als das Geld. Und darum jetzt eigentlich in der Sendung. Verstehst du? Kannst du irgendwie lauter stellen bei dir oder so? Nee, ich kann dir nur anbieten, deinen Telefonhörer näher ans Ohr zu nehmen. Ich meine, das Entscheidende ist halt, glaube ich, also nicht die Frage, ob man jetzt sein Geld für jemand anders opfern würde. Da kann man relativ schnell Ja sagen, wobei das vielleicht wirklich eine Nagelprobe ist und sich ja, viel weniger Leute ihr Geld geben würden, als ihr Leben. Ja, klar. Aber hast du dir sowas schon mal überlegt, dass du an einem Punkt kommen würdest, wo du sagst, okay, dafür würde ich mein Leben einsetzen? Ja, wenn ich absolut davon überzeugt bin und wenn... Gibt es irgendwas, wovon du absolut überzeugt bist? Ja, sicherlich einiges, aber nicht so bewegende Sachen sicherlich. Weiß es nicht. Und wenn man dann direkt davor steht, wenn man jetzt direkt vorm Tod steht, also wenn man das, also direkt das miterlebt, dass man jetzt, also entweder, okay, du rettest den jetzt und du wirst abgeschossen oder, weiß ich, du haust ab und musst dann mit deinem Gewissen so klarkommen. Denn, also, schließt der gemeine menschlich sicherlich irgendwie dafür abzuhauen. Weil es dann halt. Aber es gibt ja auch wieder immer wieder Gegenbeispiele. Ja, das ist dann schon toll, bewundernswert, weiß nicht. Kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, in so eine Situation auch zu kommen. Hast du Angst vorm Tod? Nee, eigentlich direkt nicht. Überhaupt nicht eigentlich. Weil vielleicht war es das ja noch nicht, wer weiß. Und irgendwie, naja, was soll's. Irgendwann muss jeder mal ran. Und wenn man sein Leben gehabt hat und es war gar nicht schlecht, klar, muss schon irgendwo sein. Willst du Kinder haben? Nö. Warum nicht? Fall. Also denke ich jetzt jedenfalls noch. Und warum? Ja, weil, ich weiß nicht, so toll sieht es ja nicht auf aus. Also aus auf dieser Welt. Man die Sachen mit der Klimakatastrophe und so, ich meine, und Kriege und sonst was alles, ist ja nicht so schön alles. Aber so schlimm, dass du selber Selbstmord machen würdest, sieht es ja auch nicht aus. Ja, was soll ich denn selbst machen? Nee, ich meine, dass du Selbstmord machen würdest, sag. Was denn? So schlimm, dass du Selbstmord machen würdest, sieht es ja auch nicht aus. Ja, was soll ich machen? Soll ich... Nee, darum meine Frage jetzt nach den Kindern. Also so mal so eine komische, einerseits hängen die Leute am Leben, würden aber ja. keinem anderen wünschen, das Leben leben zu müssen oder zu führen. Ja klar, weil noch ist es ziemlich ertragbar, finde ich. Weil weiß ich, wie es in 30 Jahren aussieht, das möchte ich dann keinem mehr zumuten. Obwohl, okay. Hier sind es ja sicherlich nicht anders gewöhnt, aber ich möchte meinen Kindern nicht erzählen müssen, ja, es war immer schön, als wir noch überall baden konnten und als man noch die Hasen an der Autobahn vorbeilaufen sehen hat. Von der Auto aus, als Natur von der Autobahn aus noch so wunderbar zu erleben war. Ja, gerade nicht. Ja. Okay, danke dir für deinen Anruf, ja? Okay, tschüss. Tschüss. Tag, wer bist du da? Ja, hier ist Manuela. Hallo Jürgen. Hallo Manuela. Mensch, ich zucke immer ein bisschen zusammen, wenn jemand Hallo Jürgen sagt, aber sag ruhig Hallo Jürgen. Nee, zuck nicht zusammen. Warum soll ich nicht zusammenzucken, ne? Ach, warum? Wird ja gut bezahlt dafür. Ja. Ja. Mit dem Tod ist so ein Ding, wa? Ja. Ja, kommt man nicht so leicht dran. Nee, also mich bewegt das, muss ich wirklich sagen. Ich klebe hier wieder am Gerät und höre und, naja, und hab richtig Herzklopfen, ein bisschen. Wie immer, bist du noch da? Ja, ja. Ja, ich glaube, ich muss das mal leiser machen. Ja, also ich habe panische Angst davor, muss ich wirklich sagen. Vom Tod? Ja. Wie alt bist du jetzt, Manuela? Ja, ich bin schon relativ alt. Ach so, na, dann frage ich nicht weiter. Ja. Also, ja, ja. Zwei relativ alte unterhalten sich. Ja, naja, ich habe jetzt auch zum Beispiel gedacht, als du mit dem Jungen gesprochen hast, ne, hast du Kinder und so weiter, da habe ich auch schon bei den anderen gedacht, wenn sie so gesprochen haben, würdest du dein Leben für jemanden geben? Also, ja, das ist wirklich schwer zu sagen, aber ich habe mir so überlegt, also für meine Tochter würde ich das wahrscheinlich machen, weil ich immer denken würde, ich habe jetzt schon, naja, 40 Jahre gelebt und habe auch schon viel erlebt und das war schön und das war mal nicht so schön, aber sie ist halt noch jung und sie soll noch was erleben. Also für die würde ich das schon machen. Vielleicht ist die Angst vom Tod doch nicht so groß? Naja, doch die Angst schon. Also ich träume da auch oft von. Also es ist ganz schrecklich, ja. Aber wahrscheinlich, wenn man in dieser Situation wäre, weiß ich nicht, da würde man wahrscheinlich dann stark sein. Denke ich mir so. Ich sage das jetzt mal. Warst du denn selber schon mal in Lebensgefahr? Na, ich habe mich da selber reingebracht, aber das ist ja eine, naja, unmöglich. Also heute schäme ich mich dafür, muss ich wirklich sagen. Da kann ich mich immer wieder nur für schämen. Ja, ja, gut, wie man da hingekommen sein mag, das mag ja alles sehr idiotische Wesen sein. Aber dann gibt es ja doch den Moment, wo man es auf einmal spürt, dass man jetzt sterben könnte. Ja, ich wollte das ja, Also es war auch so ein Selbstmordversuch. Ja, aber also, naja, ist nicht der Rede wert. Aber der war dann schon lange her und ja, als Junge... Ja, so lange nicht. Der ist 10 Jahre her. Ach, da warst du dann doch schon eine richtig erwachsene Frau. Ja, kann man sagen. Wenn man, sagen wir mal, mit 15 oder 17 oder vielleicht auch noch mit 22 einen Selbstmordversuch macht, dann lässt sich sowas ja immer noch relativ leicht erklären. Ja. Oder man sagt, ja, das gehört dazu und da war die Reife vielleicht noch nicht so. Aber wie kommt man denn mit 30 dazu, sich zu überlegen, Selbstmord zu machen? Ja, da ist manchmal ist man eben mit 22 verliebt und manchmal eben auch mit 30 so doll und dann habe ich gedacht, ja, der will mich nicht und der will mich nicht und jetzt warf ich mich hier vors Auto. Aber überhaupt, also wenn man das, ich sage ja, dafür schäme ich mich, das war so dumm, ja, in dem Alter, sich auf die Straße zu stellen, nachts um 1:30 und dann habe ich aufs Auto gewartet. Und dann kam ein Auto und dann ist der ausgestiegen, der Autofahrer, und hat mich gefragt, ob ich irgendwie, was ich mir hier denke und so weiter, hat mich ins Krankenhaus gebracht und hat gesagt, wir sollen mich mal behandeln. Und da bin ich dann aufgewacht. Ach, da bist du irgendwie vor das Auto gelaufen? Ja, ich wollte und, das, ja. Aber bist, hast du das da ja, nicht? Ja, die Kurve gekriegt, ja. Der ist dann ich so. Ich habe erstmal noch eine halbe Stunde gewartet, bis ein Auto kam. So im vorigen Leben. Ne? Der ist dann ausgewichen und du standst dann ja. Quasi schön blöd ja. Da. Und dann. Und der kam erstmal an, hat dir ihn runtergehauen und dich ins Krankenhaus genau gefahren. Genau so ist es, ja, genau so war es. Da hat er aber gut, mächtig zu mir gekommen. Da hat er dann aber gut dran getan, oder? Ja, das ja. War doch sicher die. Habe ich dann nur den Rest bekommen und. Die Backpfeife, für die du am dankbarsten warst ja, in deinem Leben. Ja, da war ich geheilt, ja. Naja. Und wie bist du in Liebeskummer, wie bist du den dann losgekommen? Ja, das hat nicht geklappt, ja. Das hat nicht geklappt, der ist halt mein Mann, ja. Na, da hättest du dich aber geärgert, wenn der dich überfahren ja, hätte, oder? Ja, und das ist es, was ich mir dann hinterher überlegt habe und immer wieder überlege. Lohnt sich sowas? Und dann habe ich immer wieder gedacht, ja sicher, wenn mir sowas jetzt passiert wäre, also umgekehrt, sagen wir mal, ein Mann hätte sich jetzt für mich umgebracht. Du musst ja immer irgendwie leben mit dieser Schuld, denke ich mal. Ja. Das wird man ja nicht los. Das kann mir keiner erzählen, dass er das so abstreift. Ja. Da hat man doch immer dieses Schuldgefühl, wenn man auch nicht tagtäglich vielleicht daran denkt, aber durch irgendwas wird man doch daran erinnert oder an diesen Tag dann oder so oder irgendwann, wenn man die Leute trifft, die den anderen kannten oder so. Es muss doch schrecklich sein, denke ich mir so. Ja. Ja. Und darum kann ich das auch nicht verstehen. Darf ich noch was sagen? Ja. Ja. Ich kann das immer nicht verstehen und mir tut das immer so leid und ich heule dann auch immer unendlich, wenn sich die Leute das Leben nehmen, vor allen Dingen so Leute, die ich so geliebt habe, so zum Beispiel immer diese Jimmys, ne? Ja. Der eine Jimmy, der andere Jimmy und der Kurt. Wobei bei diesen Jimmys war es ja immer eher so ein komischer, unbestimmter naja, Unfall. Das war nicht direkt das. Also das ist ja irgendwie seltsamer an Cobain, dass er, ja. Dass das irgendwie so eigentlich der erste richtig also, klare, entschiedene mit Abschiedsbrief Selbstmord ja. War. Ich habe das Buch jetzt gelesen vor ein paar Tagen, also und jetzt habe ich gerade Montag hier die Frau gesehen, im Fernsehen und da ist mir das erstmal so bewusst geworden, ja, nochmal, also ich kann das nicht verstehen. Ich kann das nicht verstehen. Du kannst das nicht verstehen? Nee. Dann unterhalte ich mich mit meiner Tochter und mit ihrem und dann versucht er mir das zu erklären, wenn man so Schmerzen hat und nicht mehr weiter kann und die ganzen Medien und die Sachen und so, aber trotzdem, ich weiß nicht, dann hat er doch eine Frau und ein Kind auch hier gehabt. Naja, sicher war das alles schrecklich, aber deswegen, dass man deswegen stirbt, also ich weiß nicht, freiwillig, ja, so was bewegt mich also. Ja, bewegt hat es mich auch, aber ich habe es irgendwie, Du hast es verstanden? Ja, verstanden ist vielleicht übertrieben, aber... Nee, da frage ich mich immer wieder, nur dieses eine Wort, warum? Ich glaube nicht, dass es was ist, was man unbedingt nachmachen sollte. Da haben wir jetzt, glaube ich, wieder so ein junges Pärchen, hat er jetzt so eine Folge von... Cobain irgendwie Selbstmord gemacht. Habe ich neulich bis jetzt zufällig und nebenbei in Nachrichten gehört. Hey, überleg mal. Da kriegt dann doch schon Schreck, aber. Ja. Bei so bestimmten Viewern kann ich schon gut verstehen und finde ich es auch okay oder großartig oder weiß ich, wie man es nennen will. Hm. Naja. Gibt es bei dir so ein Gefühl von Todesnähe? Also, wenn du sagst, du hast große Angst vor dem Tod, gibt es dann so Situationen, wo du das Gefühl hast, dass er irgendwo sein könnte? Also wenn man es jetzt so personalisieren kann, aber... Wie? Der Tod? Naja, personalisieren, weiß ich nicht, könnte ich nicht sagen. Aber ich habe zum Beispiel so auch so furchtbare Höhenangst, ja? Wie soll ich das anders sagen? Ja, Hochhäuser oder Flugzeuge oder... Ja, alles aus dem Fenster gucken. Hoch ist. Also schon wenn ich vom Balkon gucke, ja? Und der ist ziemlich hoch, also dann ist das schon... Und das ist so zum Beispiel, wenn ich so, ich habe im Urlaub mal eine Busfahrt gemacht und da hing es in so eine Schlucht. Und diese ollen Serpentinen, wisst ihr? Mhm. Wenn der, die sind dann so schmal und wenn der Bus dann so, da bin ich halb tot schon, wisst ihr? Da bin ich krank. Und da bin ich auch diesmal ausgestiegen und habe gesagt, das mache ich nie wieder. Ich mache das nie wieder. Und auch jedes Mal, wenn ich ins Flugzeug steige, also dann weiß ich nicht, am liebsten würde ich vorher, weiß ich nicht, eine Flasche Kognak trinken oder was. Schon allein die Treppe hoch ist eine Qual. Schon allein die Flugzeugtreppe hoch ist eine Qual. Das ist jetzt übertrieben, aber wenn ich da, also irgendwie habe ich ja, das ist vielleicht so ein furchtbares Gefühl, so ein unheimliches Gefühl, dass man immer denkt, was ist denn und jetzt und, also schrecklich. Schrecklich, ja. Gut, Manuela, danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, bitte. Ich bin ja noch gespannt, was die anderen so. Ja, jetzt kommt ja erstmal eine längere Musik, die ich versprochen habe, weil mir die sehr am Herzen liegt. Ja, gut. Okay. Ja, tschüss, Jürgen. Tschüss. Das ist jetzt eins dieser. Das ist so ein 3-CD-Paket. Das heißt, Heiner Goebbels Hörstücke nach Texten von Heiner Müller. Da hat dieser Frankfurter am Main, ist nicht Henry Maske, Komponist Heiner Goebbels. Verschiedene Texte von Heiner Müller, sehr, sehr verschieden. Wie nennt man das? Inszeniert, musikalisch inszeniert. Unter anderem die fünf Teile der Wolokolamska Chaussee, was glaube ich einer der letzten dramatischen Texte von Müller ist. Abgesehen von dem, der hat ja jetzt ein neues Stück geschrieben, worauf ich ja schon sehr, sehr gespannt bin. Wolokolamska Chaussee und das erste ist irgendwann so, das ist schon doch ein Weilchen, ist bestimmt 10 Jahre alt. 10 Jahre bestimmt, ja. Und ist nach einem, nach so einer Episode aus einem sowjetischen Kriegsroman von Wladimir Beck. Der Weg nach Moskau heißt es. Das Ganze dauert 13 Minuten und ich spiele, weil so lange Musiken und weil diese Art Musiken immer nie im Radio zu hören sind und weil dieser 8., 9. und in 7 Minuten ist es der 10. Mai durchaus ein sinnvoller Anlass ist, so eine Musik zu spielen. Also hört euch das an. Er hatte hier inszeniert, diesen Text, Der Weg nach Moskau von Heiner Müller mit einer Frankfurter Heavy Metal Band. Jetzt habe ich den Namen vergessen, aber ich kann ihn rauskriegen. Ich sage ihn hinterher. Die haben selber noch eine Platte auch gemacht, die habe ich mal gehört. Aber die klang dann doch arg langweilig. Das kann aber einfach daher kommen, dass hier natürlich die Latte ziemlich hoch hängt, wenn man so einen tollen Text hat und wenn es so großartig inszeniert ist. Wolokolamska Chaussee 1 ist nicht weit bei Moskau, sondern russische Eröffnung und die Band heißt Megalomaniacs, eine Frankfurter Heavy-Metal-Band. Die Musik stammt von Heiner Goebbels und den Megalomaniacs. Dann soll es jetzt losgehen. Wir telefonieren danach weiter. Wolokolamska Chaussee 1. Russische Eröffnung! Wir lagen zwischen Moskau und Berlin. Im Rücken einen Wald, einen Fluss vor Augen. In Schützenlöchern ausgefrorenem Schlamm. Und warteten auf den Befehl zum Einsatz. Und auf den ersten Schnee. Und auf die Deutschen. Tag führten wir die Front, nachts sahen wir sie. Die Deutschen hatten, was wir brauchten. Panzer, Flugzeuge, den Unruh der Sieger. Meine Soldaten hatten Angst und wenig mehr. Angst ist die Mutter des Soldaten. Und der erste Schnitt geht durch die Nabelschnur. Und wer den Schnitt verpasst, stirbt an der Mutter. Meine Soldaten kamen von der Schule. Im Kino hatten sie den Krieg gesehen. Ich war ihr Kommandeur. Und meine Angst war die Angst vor ihrer Angst. Und näher kam die Front. Und von der Front die Deserteure. Wo kommt ihr her, Genossen? Aus dem Kessel. Der Deutsche, habt ihr ihn gesehen? Wir kämpfen, der Deutsche, habt ihr ihn gesehen? Wir sehen ihn auf euch und das Pakt und ist der Deutsche, der auf dich zufährt. So, ein Himmel aus Flugzeugen ist der Deutsche. Und dann kämpfisch auf Bomben, du wirst ihn selber sehen. Und eh du aufwachst zum nächsten Schlaf. Und vielleicht wachst du nicht auf zum nächsten Schlaf. Wohin so eilig? Bleib! Erholt euch von der Front! So gingen die Gespräche an den Feuern. Ich hörte sie und las in den Befehlen vom Regimentsstab. Hitler sagt der Welt, der Weg nach Moskau nur noch ein Spaziergang. Es gibt sie nicht mehr, die Rote Armee. Mein Zeigefinger fuhr die Zeilen ab und meine Hände hielten das Papier. Die Worte schlugen ein in meinen Kopf wie Blitze und ich wusste, ihr Weg nach Moskau ist nur ein Spaziergang, wenn wir geschlagen werden. Und ich wusste, geschlagen werden wir nicht von den Panzern, von keinem Flugzeug oder Bombenteppich.

wenn er zu mir spricht mit geschlossenen Lippen und hebt zum Gruß seine zerschossene Hand, den ich entschießen ließ. Im Krieg der 41 im Oktober und nach dem Kriegsrecht als Feigling und Verräter an der Heimat. 2000 Kilometer weit Berlin, 120 Kilometer von Moskau. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, der halbautomatische Anrufbeantworter arbeitet nicht mehr. Ihr müsst mit mir vorlieb nehmen. 7481 110 in Potsdam ist die Telefonnummer. Die Leitungen sind aber gerade voll. Tut mir leid. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist der Chris. Tag, Chris. Naja, ich wollte Folgendes zu dem Thema Selbstmord sagen. Also ich habe das mal so ein bisschen mitgekriegt, dass man Selbstmord eigentlich in drei Teile teilen könnte. Immer gibt es die Leute, die einen Selbstmordversuch machen, nur um zu zeigen, also sie wollen überleben, ne? Aber sie wollen zeigen, dass sie noch da sind, wollen akzeptiert werden. Dann die andere Kategorie wäre, die haben einfach keinen Bock mehr auf Leben, die wollen wirklich sterben. Und die dritte Kategorie wäre vielleicht, naja, dieser Racheakt, was die Frau vorhin schon sagte, ne? Dass man unbedingt jemanden ein schlechtes Gewissen einflößen möchte. Und welche Variante ist die am nächsten steht? Oh Gott, na ja, die dritte. Selbstmord aus Rache. Ja, naja. Ein bitteres, nur man kann es ja dann nicht mehr erleben, ja. Wa? Oder, ja, naja, also ich will keinen Selbstmord machen, aber man sieht das ja von außen immer so, ne? Oder natürlich auch dieser Selbstmord, der eigentlich gar kein richtiger Selbstmord ist, sondern eine Aufopferung, ne? Für jemand anders. Und das ist ziemlich schwer, sowas. Aber so eine Gedanken sind ja schon durch den Kopf gegangen. Aber dass man möglicherweise in eine Situation kommen könnte, in der man sein Leben für irgendjemand anders hingibt. Ja, sicherlich doch. Und was war das für eine Situation, an die du da gedacht hast und oder in der du daran an sowas gedacht hast? Naja, wenn man ein bisschen rumspinnt. Also ich würde es nicht machen, jetzt im täglichen Leben so, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, in der Zukunft irgendwann, ich bin dann so 50, 60, ein alter Mann, und die Welt geht unter, so. Naja, oder nicht, die Welt geht unter, man könnte sie schon retten, aber... Ja, dann kann man ja andererseits so die 5 Minuten noch warten, wa? Ja, so ungefähr. Und ich könnte mich für die anderen aufopfern, naja, weil... Ach so. Ich bin nur einer, ne, die anderen sind Milliarden. Das ja, aber das wird ja, und das passiert ja relativ selten, dass man die Wahlmöglichkeit hat, mit seinem Leben die gesamte Menschheit zu retten. Ja, das schon. Im kleineren Rahmen natürlich auch, ne. Das ist klar. Ich meine, die Gesellschaft ist ja sowieso ziemlich egoistisch eingestellt und ziemlich wenige würden das machen, schätze ich mal. Ja, ja, auch die Einzelnen sind relativ egoistisch eingestellt, nicht nur die Gesellschaft. hast du Angst vorm Tod? Ja, sicherlich doch. Jetzt, wenn ich so überlege, nö, also ich denke mir, irgendwann wird es zu Ende sein und dann hat sich's. Wie alt bist du jetzt? 20. Hast du Angst vor dem Tod anderer Leute? Oh, oder ja, gibt es Leute, vor deren Tod du Angst hättest? Ja, ich bin jetzt Zivi, ne, und ich arbeite in meinem Altersheim und ich sehe das täglich und darüber mache ich mir sehr oft Gedanken. Und wenn ich so sehe, ich habe da eine Frau gefüttert und nächsten Morgen komme ich zum Dienst und die ist nicht mehr da, dann ist das schon ganz schön deprimierend. Und ich habe Angst, täglich Angst, dass mir immer wieder sowas passiert, weil die war wirklich nett, die Frau. Und ich habe mich ziemlich gut mit der verstanden. Und wenn sie dann plötzlich weg ist, das geht ihnen, also man wird dann schon ganz schön nachdenklich drüber. Ich weiß, das ist nicht meine Frage, aber wäre es anders gewesen, wenn sie nicht nett gewesen wäre? Oh, weiß ich nicht, wenn ich gemein gewesen wäre, würde ich noch versuchen, Erbschleicherei zu begehen. Aber wenn ich das ernst sehe, dann, ja, ich glaube schon. Da war einfach ein Mensch da und in meiner Kindheit hatte ich sowas auch mal schon, dass jemand aus meiner Klasse gestorben. Das war schon mal ein Ding, also hat man schon ganz schön dran geknabbert, ne? Weil der war plötzlich nicht mehr da, ne? Man hat noch Fußball mit dem gespielt, nächsten Tag hat er einen Herzschlag, einen Herzinfarkt gehabt. Und bumm, das war's dann. Okay, ja. Danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ist gut, tschüss. Gut, tschüss. So, ich wollte noch einen Nachtrag zur Musik machen. Also, weil, wie gesagt, Heiner Goebbels mit dem ersten Teil von der Wolokolamska Chaussee, die von so einem Dreifach-CD-Album Heiner Goebbels Hörstücke nach Texten von Heiner Müller stammt. Und weil ich diese Musik so prima finde, ich kenne sie schon ein paar Jahre, habe ich mir gedacht, dass wir vielleicht in der nächsten Sendung vielleicht mir Mühe geben, das zweite Stück auch noch zu spielen, was auch sehr großartig ist. Und ja, auch mit dem Tod zu tun hat, aber nicht deswegen, sondern weil wirklich großartige Musik ist. Weit ein großartiger Dichter ist Heiner Müller, der übrigens selbst wahrscheinlich mit der ihm eigenen chinesischen Höflichkeit und Extremfreundlichkeit, über die er verfügt, dem Tod nochmal wieder ausgewichen ist. Was ich auch charmant finde von ihm und was mir sein das gute Bild, was ich von ihm habe, nochmal bestätigt hat. Tag, wer bist denn du? Jo, hier ist Krille. Tag, Krille. Hallo, Kuttner. Hallo. Ich wollte dazu sagen, quasi, dass mir das sehr fern liegt, mich für andere aufzuopfern. Wollte ich dazu sagen, ja. Und zwar gibt es nur ganz wenige Leute, für die ich das tun würde. Das wäre beispielsweise meine Freundin oder meine Mutter. Oder, also sagen wir, meine Familie, ja. Aber für das Vaterland liegt mir das ganz besonders fern. Ich habe auch nie nach dem Vaterland gefragt. Oder ich erwarte das. Ich wollte das jetzt mal so. Nee, ich will nur mal sagen, ich glaube, das ist aber sowieso ein Gemeinplatz. Also, wer jetzt irgendwie Mitte der 90er Jahre sagen könnte, dass der Tod fürs Vaterland sinnvoll sei, der hat ja sowieso ein Ding an der Birne. Das ist ja irgendwie schon völlig klar. Ja. Also, da besteht ja hundertprozentig Konsens. Die Frage, ja, also, dann ist aber eher die interessante Frage, und da muss man dann hinkommen, ob es nicht doch vielleicht Überzeugungen und möglicherweise auch politische Überzeugungen gibt, für die es sich lohnt zu sterben. Oder eine bestimmte Form der, weiß ich nicht, Weltsicht oder des Verhältnisses zur Welt, wo man sagt, von diesen Ideen, von diesen Idealen, weiß ich, davon bin ich so sehr überzeugt, dass ich dafür auch mein Leben opfern würde. Also bei mir das mit dem Vaterland ist ganz einfach. Also bei mir wäre das so, aus politischen Gründen würde ich das auf gar keinen Fall machen. Weil, also erstmal ist die ganze Gesellschaft sowieso sehr egoistisch eingestellt und dass ich dann sowieso einer der wenigen wäre und für die. Nein, nur ist ja der Egoismus der anderen nicht unbedingt eine Erklärung für den eigenen Egoismus, nee, oder eine Rechtfertigung für den eigenen Egoismus. Eine Rechtfertigung ist auf jeden Fall, jedenfalls würde ich für diese Gesellschaft, die sowieso. Ach, komm mal weg von der Gesellschaft, komm mal weg von der Gesellschaft, lass mal die Gesellschaft beiseite, da sind wir uns ja einig. Das ist aber auch irgendwie, aber das ist aber auch billig, irgendwie Schweinesystem und diese schlimme Gesellschaft und wie egoistisch das ist und sind alle nur Autofahrer und kicken alle nur Fernsehen und wollen alle nur einkaufen gehen und so weiter. Das ist ja irgendwie Quatsch. Die eigentliche Gesellschaft oder da, wo eine Gesellschaft anfängt, interessant zu werden, das sind doch irgendwie die Freunde, das sind die Eltern, das sind die Kinder, das sind die Typen, die tolle Musik machen, das sind die tollen Schauspieler, das alles, das ist doch die wirkliche Gesellschaft. Ja. Über den anderen Rest müssen wir nicht reden. Wir müssen nicht über Helmut Kohl reden. Darum jetzt nicht. Ja, nee, da würde ich aber auch schon wieder trennen. Bei Familie, Kinder und so weiter, eventuell, wenn es drauf ankommt. Allerdings durfte ich dann vorher auch nicht mehr drüber nachdenken dürfen. Und bei Musiker oder Fernsehstar oder so. Nein, ich meine ja nicht, dass man jetzt für die sein Leben opfern sollte. Bloß ich meine. Wenn man wirklich ernsthaft über Gesellschaft reden will, dann muss man über die reden, mit denen man zu tun hat und über die, die man leiden kann. Oder die man richtig gut kennt und mit denen man zu tun hat und die man nicht leiden kann. Anders kommt man an die Gesellschaft nicht ran. Ansonsten macht man bloß Eierpopeia. Das kann man in der Zeitung lesen. Aber warum soll man das, was man sowieso in der Zeitung lesen kann, dann immer noch mal sagen? Mhm. Jedenfalls, ich würde sehr, soweit gehen, ich würde sehr, um meine Interessen zu wahren, andere Leute draufgehen lassen. Und zwar beispielsweise, wenn ich in Ruhe leben möchte und mein Leben haben möchte und hier rennen ein paar Glatzen rum, dann würde ich die ganz kalt erledigen, wenn ich die Chance dazu hätte. Und auch quasi eine Berechtigung dafür. Dann würde ich das sofort machen. Wo würdest du die Berechtigung dafür herholen? Ja, diese Berechtigung gibt es nicht. Deswegen ist noch keiner gestorben hier in meiner Gegend. Ja, du hast nur noch keinen Grund gefunden, meinst du? Nee, Gründe habe ich genug. Aber du meinst, deswegen ist es relativ leicht möglich, weil die Glatzen so böse sind? Genau. Ja, aber meinst du nicht, dass es irgendwie dieselbe schwachsinnige Weltsicht ist, mit der Glatzen sich verpflichtet oder berechtigt fühlen, andere Leute totzuschlagen? Naja, ich würde ja auch nur die draufgehen lassen, die quasi mich jetzt direkt angreifen. Verstehst du, wie ich meine? Wenn jetzt hier quasi die Leute vor meinem Fenster stehen und sagen, Heil Hitler, das finde ich schon ein persönlicher Angriff auf mich oder Deutschland über alles oder was, ja? Dann und das wäre schon, ich sie schon drauf gehen lassen, weil ich dann ja nicht mehr meine Ruhe habe und nicht mehr in Frieden leben kann, weil ich dann hier weiß, hier. Meinst du, dass da der Unterschied zu groß ist zu der Einstellung von denen du denkst, dass du diese möglicherweise ruckzuck kalt machen könntest? Oder dass der Unterschied so groß ist, dass sie sagen, also dass der da irgendwie schwarze Haut hat, das stört mich aber enorm und beeinträchtigt mich sehr in meinem Leben. Das ist doch dieselbe Argumentation. Ja, das kann schon sein, dass ich da irgendwie genauso krass bin, aber irgendwie würde also ich sagen, selber Glatze. Ich bin keine Glatze. Nee, ich meine Glatze mit langen Haaren. Ja, auch nicht ganz, aber fast. Vielleicht, weiß ich nicht. Ich würde eigentlich sagen, nee, so wollte ich das auch gar nicht ausdrücken. Ich wollte nee, aber so hast du es ausgedrückt. Ja, so kam es vielleicht. Nee. Nee, so kam es nicht nur an, so hast du dir gesagt. Ja, das ist wirklich der Punkt, an dem du anfangen solltest zu überlegen. Ja, dann machen wir das anders. Wenn ich jetzt beispielsweise auf der Straße jemanden sehe, der hat eine Glatze. Und, oder sind zwei und die haben eine Glatze, ja? Und ich habe aus Versehen gerade eine Kanone dabei, ja? So, und die machen nun jetzt einen Schwarzen an. So, dann würde ich da, ohne dass ich persönlich angegriffen bin, würde ich auf die schießen. Hältst du Leute, die eine Kanone, zufälligerweise eine Kanone dabei haben, für normal? Naja, heutzutage ist es relativ. Ja, da würde ich nicht unbedingt auf den Haarschnitt kicken, muss ich sagen. Nee, also ich hab keine Kanone. Ich habe allerdings zur Selbstverteidigung eine kleine Keule, aber die trage ich auch nicht immer mit mir rum. Aber wenn ich jetzt nachts auf die Straße gehe, dann habe ich die dabei. So, und wenn ich da jetzt jemanden sehe oder zwei oder drei Leute sehe, die jetzt hier beispielsweise auf einen Schwarzen oder was oder einen Ausländer oder so losgehen, ja, dann finde ich das auch schon quasi wieder ein Angriff auf mich, weil das ja quasi mir auch passieren könnte. Auch wenn ich kein Ausländer bin, sondern weil ich jetzt längere Haare habe als die. Verstehst du? Und das ist dann schon für mich ein Grund, da einzugreifen. Und ob ich da nur jetzt bei mein Leben lassen will, das möchte ich jetzt dahingestellt sein lassen. Ich würde dann lieber darauf spekulieren, dass ich dann lieber ihr Leben lasse. Hältst du den Unterschied zwischen dir und Glatze für sehr groß? Ja. Doch? Ja, hast du mal drüber nachgedacht? Doch, ich halte den für relativ groß. Weil sonst könnte ich mir die Haare auch abschneiden lassen. Und ja. Das gibt's ja auch auf der anderen Seite. Soll ich dir sagen, der Unterschied ist 15 cm. Oder wissen Sie, wie lang sind deine Haare? Weiß ich auch nicht. Okay, wollen wir Schluss machen? Ja, okay, mach's gut, Kutner. Tschüss. Tach, wer bist denn du da? Ja, Luis, Tom. Hi, Tom. Ja, also... Hast du schon mal mit dem Tod zu tun gehabt? Mit dem Tod? Ja, im Krankenhaus, bei der Oma, bei vielen Sachen, Du arbeitest im Krankenhaus, oder wie? Ich habe im Krankenhaus gearbeitet. Ja. Auf einer Krebsstation. Als was? Als Helfer so? Ja. Zivi? Ja, nicht Zivi, das war so ein Praktikum. Und dann habe ich das, dann bin ich wieder zur Schule zurück und habe Abi gemacht, oder bin gerade dabei. Und habe Krankenpflege nebenbei gemacht. Mhm. Habe das seit einem Jahr jetzt auch sein lassen. Also mit dem Tod direkt in Berührung gekommen im Krankenhaus, klar, wenn die Leute da gestorben sind. Und man die Leute auf die Bahre packen musste, den Rest, was dann so rauskommt, noch entsorgen musste. Und das ist eigentlich schon eine ziemlich harte Sache, aber ich habe mich dabei irgendwo ziemlich selbst gewundert, dass das irgendwie nicht an meine Substanz gegangen ist. Weil ich ja früher irgendwie schon anderweitig nur mit dem Tod zu tun hatte, mit dem persönlichen Tod jetzt, nicht mit diesem Tod ja von Personen, die man halt sonst nicht kennt. Und das ist doch schon ein Unterschied, denke ich. Wenn man halt so Leute da einfach auf die Bahre packt, mit denen man zwar zu tun hat, indem man ihnen Essen gibt, mit denen man redet, aber Familie und andere Leute, das ist auch noch was anderes. Was komisch ist, wenn man ja erstmal überhaupt anfängt nachzudenken, und du hast ja offensichtlich nachgedacht, dann verändert man sich selbst ja doch. Man kriegt ein anderes Verhältnis zum Tod, denke ich. Ja. Also, bevor ich zum Beispiel Bammel habe, jetzt hat das Bammel, also was ich nicht so toll finden würde, also wenn jetzt mein Opa stirbt, denke, das ist das nächste Ding, was kommen wird in dieser Richtung. Und ich fand es damals ziemlich belastend. Es waren ein Haufen Leute um das Grab rum und ich denke, man hatte auch oft so ein Gefühl, einfach den anderen noch zeigen zu müssen, dass man jetzt trauert, dass man sich weinen muss oder sonst was. Und ich wäre da irgendwo lieber, hätte mich da irgendwo verzogen und hätte das irgendwie unter mir, mit mir selber abgemacht. Diese Trauer dann für mich selber halt. Und nicht jetzt das auch noch zur Schau zu stellen. Also, hast du durch jetzt diese unterschiedlichen Erfahrungen mit dem Tod so von anderen Leuten, hast du dadurch ein anderes Verhältnis zum eigenen Tod bekommen? Zum eigenen Tod, ja, der ist ja nicht da, deswegen kann ich darüber eigentlich noch nichts sagen. Also kann man danach ja auch nicht. Aber ich denke, ich habe durch die Krankenhauserfahrung da ein ganz anderes Bild vom Tod bekommen. Also ein ganz kälteres Verhältnis zum Tod. Also ein nüchterneres. Ja, weil das da auch ziemlich unpersönlich ist. Also man nimmt die Leute von der Bahre runter, vom Bett runter, packt sie auf eine Bahre, dann nehmen sie ab ins Kühlhaus. Und so der Gedanke, dass du der sein könntest, den sie da runter haben und in den Kühlschrank schieben? Das ist unangenehm, das ist nicht gerade angenehm. Weil man ist in dem Moment auch eine anonyme Person. Also bei der Krebsstation, da ist jetzt vielleicht auch noch ein anderes Ding, wenn man eine längere Zeit mit den Leuten zu tun hatte. Bei den Leuten vielleicht, die wirklich lange arbeiten, wirklich ein richtiges Verhältnis auch zu den Leuten aufbauen, obwohl auch wenig Zeit dafür da ist. Das ist, denke ich, noch ein bisschen was anderes. Ich war nur... Aber das hat, denke ich, auch ein Stück gereicht. Aber selbst beim ersten Mal, wo ich da praktisch das erste Mal eine Leiche in der Hand hatte, ja, das war so, als würde ich das jeden Tag machen. Das war ganz komisch. Ich habe auch danach dann einfach zu Hause gesessen oder überall, wo ich war, und überlegt, ja, warum? Warum eigentlich? Warum hat mich das selber nicht betroffen? Hat dich wirklich nicht betroffen? Nee, echt nicht. Das war, darüber habe ich mich damals selber gewundert und ich habe das dann irgendwann auch so angenommen. Das war ganz, der Mann, der war auch nicht lange da, der da gerade gestorben ist. Und dann ein paar Wochen später, also nach 2 Monaten, da hatten wir auch jemanden da, eine Frau, die hat einen Schlaganfall gehabt und die ist dann auch zur Notaufnahme hingekommen und die habe ich gefüttert und na, die haben halt dann noch Schluckbeschwerden und die ist mir unter der Hand weggestorben. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Sie hat geröchelt. Ich bin dann zur Oberschwester hin, habe gesagt, da ist irgendwas los, da passiert was. Und die ist dann einfach weggestorben. Die war dann einfach auch nicht mehr da. Und das war ganz krass. Also da habe ich dann schon gegrübelt, was du das jetzt getan hast oder hast du irgendwas falsch gemacht. Mir ist da nie was nachgetragen worden, aber das war ziemlich krass. Also da habe ich dann auch danach auch richtig gezittert und ich wusste nicht, ich konnte ja nichts machen, weil ich die Ahnung davon nicht hatte, aber es war nur halt auch mal so da. Gibt es jemanden, vor dessen Tod du besonders große Angst hättest? Also jetzt bei meinem Großvater halt wirklich bloß die Erscheinung, dann wieder dieses Stehen am Grab, aber sonst eigentlich kaum. Also du könntest auch mit dem, ich meine jetzt irgendwie nicht kalt oder zynisch, mit dem Tod irgendwie anderer Leute, denkst du, könntest du umgehen? Ich denke schon, ja. Ich denke schon. Ich frage mich zwar da schon, wie das bei meinen Eltern sein wird, das ist ja dann auch wieder eine andere Sache. Weil das wirklich Menschen sind, die einen irgendwie ein ganzes Leben lang irgendwo begleitet haben, bis zu so einem gewissen Grad. Man sich abnabelt. Aber dann ist ja immerhin auch noch eine Verbindung da, aber zu Freunden ist ja da die Beziehung dann auch noch ein bisschen anders. Mhm. Also, aber was mich auch verwundert hat, vor ein paar Jahren von einer Jugendarbeit von den Katholiken, ist ein Jugendarbeiter durch einen Unfall gestorben und es waren wirklich ein Haufen Leute da. Das finde ich irgendwo auch so faszinierend, dass Menschen einem da schon so eine Ehre erweisen können. Danach ein Tod dann noch. Glaubst du an Gott? Ich habe das doch gegeben. Nicht mehr. Du hast längere Zeit dran geglaubt? Ja. Auch sehr ernsthaft? Und ja, auch ziemlich ernsthaft, ja. Und hat das was mit dem Tod zu tun, dass du diesen Glauben verloren hast, oder? Nee. Unabhängig davon? Unabhängig davon. Und du denkst auch jetzt, dass du ihn nicht als Trost bräuchtest, um selber... Nee, auf keinen Fall. sterben zu können. Nee, glaube ich nicht. Es passiert zwar ziemlich oft, dass sich alte Menschen irgendwie so, bis ich dann älter werden, 60, 70, dann auf einmal auch nochmal so einen Rückblick vielleicht machen und dann einen Pfarrer kommen lassen und vielleicht sogar in eine Kirche eintreten. Ist nicht, was da passiert, aber das ist relativ häufig. Also das ist vielleicht doch mal interessant, halt nachzufragen, warum die das machen, was die da suchen. Vielleicht doch, weil sie einen Partner verloren haben, weil sie vielleicht am Ende auch ganz alleine sind. Ist vielleicht auch ein Grund dafür. Mhm. Aber für mich persönlich würde da Gott eigentlich keine Rolle spielen. Die Frage, die, denke ich, allen Menschen bleibt, ist, was kommt danach oder was ist dann, was passiert dann? Und ich denke, diese Ungewissheit, was vorhin auch schon mal jemand anders gesagt hat, die Ungewissheit, das ist das Problem, was die Menschen mit dem Tod haben oder beziehungsweise mit dem Sterben haben. Denkst du, dass man so weit begreifen kann wie nichts? Einfach so Ende? Naja, begreifen, man hat ja keine Sachen, die, das ist ja nicht handgreiflich. Man hat ja dabei überhaupt nichts in der Hand. Man kann es nicht greifen, man kann es nicht begreifen, denke ich. Die Schwierigkeit, sich eine Null vorzustellen. Ja, die Null kann man sich, denke ich, sehr gut vorstellen, aber den nee, Tod an sich, die Tatsache, dass man praktisch, dass der Körper irgendwo noch da ist für eine gewisse Zeit und dass die Seele einfach weggeht. Was passiert mit der Seele? Also die Seele ist halt, denke ich, was den Menschen noch ausmacht, neben dem Denken natürlich. Also, das ist was Unbegreifliches, denke ich. Wir werden es jetzt hier leider nicht beantworten. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja? Okay, ciao. Tschüss. Hier nochmal eine Musik. Die ist jetzt wieder relativ fern von der Stimmung des Gesprächs eben. Muss man, glaube ich, gar nicht erklären. Erklärt sich alles selber. Stammt auch von diesem 4-CD-Sampler, der anlässlich dieser Ausstellung entartete Musik, die irgendwann 38 durch Deutschland und Österreich getingelt wurde. Der Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen. Ist es Ihnen aufgefallen, dass Sie dieses Lied schon lange nicht gehört haben? Warum wohl? Vielleicht deshalb, weil Lalla Andersen im Konzentrationslager ist? Wie immer dem sei, die Worte des Liedes sind heute nicht mehr aktuell. Wie würden sie lauten, wenn Lili Marleen ihrem Soldaten heute einen Brief schriebe? Heute an dich schreiben, mir ist das Herz so schwer. Ich muss zu Hause bleiben und lieb dich doch so sehr. Du sagst, du tust nur deine Pflicht, doch trösten kann mich das ja nicht. Ich wart an der Laterne, deine Lili Marleen. Was ich still hier leide, weiß nur der Mond und ich. Eins schien auf uns beide, nun scheint er nur auf mich. Mein Herz tut mir so bitter weh, wenn ich an der Laterne steh, mit meinem eigenen Schatten, deine Lili Marleen. Vielleicht fällst du in Russland, vielleicht in Afrika, doch irgendwo da fällst du, so willst dein Führer ja. Und wenn wir doch uns wiedersehen, oh möge die Laterne stehen in einem anderen Deutschland, deine Lili Marleen. Thank you. Der Führer ist ein Schinder, das sehen wir hier genau. Zu Waisen macht er Kinder, zur Witwe jede Frau. Und wer an allem schuld ist, den will ich an der Laterne sehen. Hängt ihn an die Laterne. Deine Lilli Marlene. Bums 0:32. Fritz Kurzinfo. Bekenntnis. Bundeskanzler Kohl sagte am Abend bei den Gedenkfeiern in Moskau, das nationalsozialistische Regime habe den Krieg entfesselt und den Vernichtungsfeldzug zuerst gegen Polen und den Völkermord an den europäischen Juden geplant und begangen. Präsident Jelzin versicherte, Russland reiche allen Ländern die Hand. Die Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag des Sieges gingen am Abend zu Ende. Fortschritt. Die Bundesregierung will Sinti und Roma als Minderheit anerkennen. Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mitteilte, steht dies im Zusammenhang mit der Unterzeichnung eines entsprechenden Übereinkommens des Europarats am Donnerstag. Darin soll auch der Status der Lausitzer Sorben festgelegt werden. Rückführung. Die amerikanische Küstenwache hat erstmals kubanische Bootsflüchtlinge in ihre Heimat zurückgebracht. Die Regierung in Havanna hatte ihnen Straffreiheit zugesichert. Freilassung. Die bosnischen Serben haben 5 Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen auf freien Fuß gesetzt. Ehrung. Der britische Popstar Elton John und der russische Cellist Rostropowitsch erhielten heute den schwedischen Polarmusikpreis. Wetter. Weiterhin Schauer, nachts 8 bis 5, tags um 13 Grad. Verkehr. Das wird ein Marathon. Brandenburg, Stadt Oranienburg, Berlin Richtung Stralsund, Ortslage Oranienburg. Halbseitige Sperrung der B96 bis voraussichtlich 24. Mai. Umleitung ist ausgeschildert. Eine weiträumige Umfahrung der Stadt Oranienburg wird dringend empfohlen. Berlin A111 Reinickendorf Richtung Süd. Die Autobahn Abzweig Seidelstraße ist wieder frei befahrbar. Und Berlin A100 Charlottenburg, die Zufahrt Jakob-Kaiser-Platz zur A100 in Richtung Nord ist ebenfalls wieder frei. Brandenburg A10. Bis voraussichtlich 12. Mai wird in Richtung Berlin-Leipzig, wird die A10 Berlin-Leipzig in Richtung Hannover-Rostock zwischen Autodreieck Potsdam und Abzweig Glindow wegen einer Fahrbahnsenkung und der Sperrung des linken Fahrstreifens und eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km pro Stunde durchgeführt und abgesperrt. Es besteht ein Überholverbot und es kann zu Stauerscheinungen kommen. Vorsicht bei der Annäherung in diesem Bereich. Dann haben wir noch etwas, A100 Charlottenburg Richtung Süd zwischen Spandauer Damm und ist der Rathenau-Tummel. Zwischen Spandauer Damm und Rathenau-Tummel ist bis ca. 5 Uhr der linke Fahrstreifen wegen Bauarbeiten gesperrt. Und zum Schluss noch die Warte- und Schlafzeiten in der Grenze zu Polen, Frankfurt oder A12, Frankfurt oder 11 Stunden für Lkw. In Forst A15, 52 Stunden für Lkw. Und B97 Guben 10 Stunden für Lkw und B166 Schwedt Frankfurt oder 6 Stunden für Lkw. Das war's. Fritz wünscht gute Fahrt. Hallo, wir sind Thorsten und Hannes. Wie? Was? Wer? Von Fury in the Storehouse. Und wir kommen nach Berlin. Aha. Mit unserem neuen Album The Hearing in the Sense of Balance. Ach so! Klasse! Fury in the Slaughterhouse, live in Berlin. Mittwoch, 10. Mai im Tempodrom. Get on it. Präsentiert von... Na, ihr wisst schon. Dan Merkel. Wenn Fury, dann Fritz. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht.

The Lost Recordings heißt diese sehr bemerkenswerte Glenn Miller Major Glenn Miller CD. Irgendwie sind das schon wirklich faszinierend, die Amis so eine super Musik machen können und das in Uniform. Wenn die Russen so Musik machen, dann klingt sie doch deutlich, deutlich anders, ohne dass sie besser oder schlechter sei. Und von deutschen Uniformträgern wollen wir an der Stelle jetzt überhaupt gar nicht reden. Viel Zeit ist nicht mehr. 18 Minuten noch. Das Thema ist ja noch die 18 Minuten lang Begegnung mit dem Tod oder die Frage, ob es sich lohnt, für irgendwas zu sterben und wenn, wofür. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, ist Katharina. Tag, Katharina. Ich wollte eigentlich auch was zum Thema Tod sagen. Und zwar noch ganz am Anfang zu dieser Tina. Ja? Die da, ja, die es nicht verstehen konnte, wie man da Angst vorhaben kann. Also ich habe, solange ich eigentlich denken kann, habe ich eigentlich Angst vorm Tod. Also bis zu, naja, panischen Zuständen. Und also ich kann es mir auch nicht erklären. Ich habe auch nicht Angst eigentlich vorm Sterben selbst, sondern vor dem, was danach kommt. Also weil ich es eben nicht weiß und ich glaube auch, dass, oder ich weiß es nicht, aber Leute, die irgendwie an Gott oder sowas glauben, also die an irgendwas danach glauben, dass denen es einfacher fällt zu sterben in irgendeiner Weise. Und ja, naja, ich weiß nicht, Und hast du schon mal überlegt, an Gott zu glauben? Um die Angst vorm Tod zu besiegen? Nee, kann ich nicht. Also, weiß ich nicht, das liegt mir nicht an irgendwas Übersinnliches zu glauben. Also, weiß ich nicht, das ist einfach nicht mein Weil Überzeugung. Du da einfach fest davon überzeugt bist, gibt kein Gott. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es Gott nicht gibt. Und dann macht es auch keinen Sinn, dran glauben zu wollen. Nee, also, das wäre Unsinn, also. Ich beschäftige mich eigentlich noch auch sehr viel darüber oder damit. Und wie? Ganz interessant fand ich, letztlich habe ich Jack London gelesen nochmal. Hier der Seewolf. Und die beschäftigen sich eigentlich auch immer so mit dem Sinn des Lebens. Und ja, fand ich eigentlich immer ganz interessant, wie einerseits. Was hat denn für dich Angst vorm Tod mit Sinn des Lebens zu tun? Gibt es da einen Zusammenhang? Diese Frage haben die auch eigentlich immer aufgeworfen. Und zwar noch was dazu. Es wird eigentlich immer nach dem Sinn des Lebens gefragt. Also warum lebe ich und warum sterbe ich? Also ist immer, viele haben jetzt auch gefragt, also wenn sie jemanden Wertvolles verloren haben, warum? Warum musste der jetzt sterben? Und es gibt ja diese Sache, also wenn etwas stirbt, dann fängt doch etwas Neues wieder an zu leben. Und ja, ich weiß auch nicht, also finde das, aber ich bin noch zu keiner Lösung gekommen. Warst du schon mal in der Situation, wo du gefragt hast, warum muss der jetzt sterben? Oder warum ist der und der gestorben? Als mein Großvater gestorben ist, weil das war eine sehr interessante Persönlichkeit. Oder, ich habe den leider erst viel zu spät sozusagen kennengelernt oder die Möglichkeit gehabt, kennenzulernen. Ist ja ein bisschen doppeldeutig, die Frage, warum muss der jetzt sterben? Einerseits kann man ja bloß einfach so ein... warum der jetzt sterben musste... ich meine jetzt nicht die Todesursache. Ich meine bloß, jetzt die Frage selbst ist ja doppeldeutig. Ist einerseits wirklich Ausdruck des Bedauerns. Man sagt, warum muss der jetzt sterben? Ist doch schade, ist ein wichtiger oder ein interessanter oder ein toller Mensch. Und ist schade, dass er jetzt gestorben ist. Andererseits, wenn man die Frage ganz wörtlich nimmt, dann fragt man ja doch dafür, ob es außerhalb dieses Lebens und außerhalb dieses Körpers oder dieses Menschen auf einer höheren Ebene einen Grund dafür geben mag, dass der stirbt. Stellst du dir die Frage so? Hast du dir die Frage selber so gestellt? Ob es irgendeinen großen Plan gibt, in dem es Sinn macht, dass der und der zu diesem Zeitpunkt da und da stirbt? Nee. So hast du ja nicht gefragt. Also diese Frage stellt sich mir nicht, da ich ja an nichts Übersinnliches glaube. Ja. Oder ich kann mir einfach diesen Zustand des Todes auch nicht vorstellen und erklären. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal abgeschaltet werde wie eine Maschine. Aber Angst macht es dir trotzdem, dass so was passiert. ich habe mir jetzt, es ist eigentlich so eine Zuflucht eigentlich. Also ich habe eigentlich vor, bis ins Jahr 2100 zu kommen. Also da bin ich dann 126 Jahre alt. Oh, da musst du aber Mühe nehmen. Diese Zahl ist, also das ist noch so lange hin, dass ich also bis dahin einfach nicht sterbe. Also das schließe ich einfach für mich aus. Also dass ich auch meinetwegen Dinge tue, wo sich andere sagen, nee, würden sie nicht machen. Oder dass ich eben so weiter ja nicht darüber nachdenke, dass ich meinetwegen dabei mein Leben verlieren würde, weil ich es einfach nicht tue. Das schließe ich für mich in dem Moment aus. Weil ich mich, das sind eben wirklich Zustände, aus denen ich eigentlich, oder von Verzweiflung eigentlich, aus der ich eigentlich ja nicht rauskomme und also die ich auch nicht lösen kann. Du konzentrierst dich sehr darauf, das Jahr 2100 zu erleben, um der Angst vorm Tod zu begegnen. Naja, das ist mein Ziel, das zu erreichen und damit schließe ich erstmal, also damit schiebe ich sozusagen den Gedanken an den Tod weiter weg. Ja. Was macht denn die Angst, wenn du Angst vorm Tod hast? Hast du eine Vorstellung? Wird unterdrückt, weiß ich nicht. Wie bitte? Vielleicht wird sie unterdrückt. Nee, ich wollte dich jetzt fragen, wovor du Angst hast, wenn du Angst vorm Tod hast? Dass danach nichts mehr ist. Also, dass ich da nichts mehr erlebe. Also ich weiß auch nicht, ob ich Angst hätte davor, irgendwas zu verpassen oder sowas. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit meinen Gedanken oder so, dass ich da einfach dann nicht mehr da bin, dass ich da weg bin. Also dass da auf einmal nichts mehr ist, das verstehe ich nicht. Also deshalb sage ich ja, dass vielleicht Leute, die an irgendwann Übersinnliches glauben oder so, oder dass dann auch irgendwann mal was kommt, dass denen das einfacher fällt vielleicht zu sterben, weil sie sagen, naja, in irgendeiner Form werde ich dann schon weiter existieren. Es geht mir nicht rein, überhaupt nicht körperlich, es geht einfach wirklich um die Gedanken, um das Leben in mir. Ist Schlafen nicht immer schon eine Übung? ja, aber ich meine, ich habe hier zum Beispiel einen kaputten Ofen und also ich schlafe manchmal nachts nicht ein, weil ich dann denke, vielleicht wache ich nicht mehr auf. Also zu der Zeit, als ich noch heizen musste, einfach dem Tod, dass der Kohlenmonoxidvergiftung zu entkommen. Weißt du, sind berühmte Leute gestorben, wa? Emile Zola ist so gestorben. Daraufhin haben dann gleich irgendwelche Ofenproduzenten immer mit dem toten Zola geworben. Dass wenn man wenn man den Ofen kauft, dann kann man nicht an der Kohlenmonoxidvergiftung sterben, wie der berühmte Schriftsteller. Naja, gut, aber. Ja, du musst mal kicken, was das für Öfen waren. Ich hab prima ganz alte Öfen. Ja, gut, dann kann ja nichts passieren. Doch, kommt der Rauch aus euren Rippen. Ach so, ja, na gut. Schlafen könnte für dich keine Übung sein, dich auf den Tod vorzubereiten. Nee, weil ich träume so. Eigentlich auch sehr viel. Ach so. Also der Schlaf ist für mich nichts Totes. Also merkst, der Körper ruht. Und würde man mir die Garantie geben, dass ich meinetwegen, wenn ich tot bin, oder wenn mein Körper aufgehört hat zu funktionieren, dass ich dann immer noch also so eine Art Traumzustand bin. Aber das kann mir keiner garantieren und deshalb schließe ich das aus. Also bevor mir nicht was bewiesen wird, glaube ich daran. Würdest du dir wünschen, die Angst vom Tod zu verlieren oder ist sie dir auch wichtig? Ich würde schon das ganz gut finden, die zu verlieren oder wenigstens erst zu akzeptieren, zu sterben. Weil das tut nicht. Also und ich sehe das auch immer an meiner Tante. Also ich habe eine Urgroßtante, die ist schon ziemlich alt und sie ist eigentlich noch weder senil noch sonst irgendwas. Bloß also die verfällt aber körperlich und die akzeptiert es auch nicht, dass sie sterben muss irgendwann mal. Also sie hat ihr ganzes Leben lang, die hat den Krieg mitgemacht, also sie ist in Dresden da. Die Bomben abwirft, die haben Leute aus den Flammen geholt und so und da hat sie sich nie die Frage gestellt, ob sie dabei draufgehen wird. Aber jetzt, wo sie so selber verfällt sozusagen und mit vollem Bewusstsein mitbekommt, kann sie da trotzdem immer noch nicht mit umgehen. Weiß ich nicht. Und du hast doch wirklich Angst vom Tod, nicht Angst vom Sterben. Nee, also vom Sterben, das ist ja nebensächlich. Das weiß ich nicht. Also da hätte ich eigentlich nicht Angst. Ich hoffe, ich werde nicht irgendwann mal so senil, dass ich nichts mehr mitbekomme. Vielleicht ist es dann doch besser, dann ist es auch real, ob ich sterbe oder nicht. Aber habe ich eigentlich nicht vor. Also wenn ich wovor Angst hätte, dann wird vom Sterben, vom Tod eher nicht so. Nö, auch. Weiß ich nicht. Ich hoffe bloß, dass es schnell geht. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Mhm. Tschüss. Tschüss. So, ich glaube, jetzt wird jetzt der letzte Anrufer sein wahrscheinlich. Tag, hallo. Ja, Jürgen, ich bin's nochmal. Ja. Ich hoffe, du bist jetzt nicht böse, dass ich nochmal... Hey, ich werde es aber ganz kurz machen. Weißt du, was mir eingefallen ist? Na? Ich glaube, das ist auch wichtig, das mal zu sagen. Und ich hoffe, dass du nicht böse bist darüber. Aber du kannst ja einen vertragen. Denken wir mal, sag mal. Ja, weißt du, was ich mal gedacht habe vor kurzer Zeit, als du nicht mehr auf Sendung warst? Kannst du dir das denken? Nee. Das ist mir dann mal so gerade eingefallen. Da habe ich zu meiner Tochter gesagt, es ist, als wenn er weg ist. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber haut mich nicht so um. Ich kann offensichtlich doch eine Menge vertragen. Das war ganz schrecklich, ja? Okay. Da habe ich gesagt, es ist, als wenn er weg ist, als wenn er nicht mehr da ist. Freitags nach der Talkshow habe ich den Spruch aufgesagt, ich meine jetzt im Fernsehen, ne? Das war ganz schlimm. Ja, aber ich lebe ja. Ja, Gott sei Dank. Und ja, versteh doch mal. Ja, nee, ist okay. Du solltest richtig verstehen. Ja. Und das ist schön. Ja. Ne? Okay. Und darum pass auf dich auf. Ja, tschüss. Ja, ich fahre jetzt langsam nur noch. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Ja. Ja, hier ist Biene. Tag, Biene. Ach, genau. Ja, nochmal zum Thema deines Suizid. Nee, das Thema ist ja nicht so sehr Selbstmord, sondern ist eigentlich eher Begegnung mit dem Tod, lautet fraglos poetische Überschrift. Na, ich hab mal drüber nachgedacht, wenn ich sterben möchte, wa? Ja. So, dann hätte ich so vorher Lust, noch ein bisschen Amok so zu laufen. So vorher noch einige Leute mitzunehmen. Hi, hi, hi, hi. Warum muss er sich immer so gewalttätig äußern? Ich fände ja eine gute Überlegung, wenn man sagt, also wenn ich jetzt irgendwann sterben muss, dann werde ich nochmal eine richtig riesen Party machen. Ja. So wie Janis Joplin gewissermaßen ihr übrig gebliebenes Vermögen hat versaufen lassen. Das finde ich okay. Und dann saßen da 200 oder 1000 oder wisst ihr, sie war tot, 200 oder 1000 Leute oder wisst ihr, wie viel, haben eine riesen Superparty gemacht und das gerade aktuell verfügbare Geld von Janis Joplin vertrunken. Das ist doch schön. Na, aber ja. Amoklaufen ist doch... Also für mich wäre es aber noch wichtig, irgendwie meine Aggression abzulassen. Und meine Aggression kann ich ablassen, indem ich nur irgendwelche Leute versuche mitzunehmen. Ach man, Kinder, ihr solltet vielleicht hier so, wie heißen die immer, diese so Fitnesscenter gehen. Ja, in die Rudermaschine oder da die schweren Metallstücke hochheben. Bringt es aber nicht. Dann, weiß ich nicht, dann lebe ich ja die Aggression, die mir andere Leute antun, ne? Na so. Üb mal, mach mal erstmal mit den Metalldingern da. Dann, werden dir denn so viele Aggressionen angetan, ja? Dann lebe ich sie ja am Objekt aus. Ja, dann würdest du sie am Objekt ausleben. Ja, und darauf hätte ich eigentlich keine Lust. Weil, weiß ich nicht. Ist sowas eine Lustfrage, eine Lustentscheidung? Ob Amok laufen oder Party? Na, Party, weiß ich jetzt nicht, ob ich unbedingt Party feiern sollte, wenn ich jetzt überlege, dass ich jetzt das gerne irgendwie in den Tod gehen möchte. So, dann freuen sich ja die Leute, dass ich tot bin. Tja, die überlebt haben, haben allen Grund dazu. Nein. Biene, ich danke dir für deinen Anruf und würde ich bitten, dir vielleicht doch nochmal zu überlegen. Mhm. Ja? Ja, na klar. Und spar schon ein bisschen, dass es wenigstens auch eine ordentliche Party wird, wenn du überlegt hast. Okay? Okay, klar. Tschüss. Ciao. So sehen sie manchmal aus, die letzten Anrufer. Jetzt kommt nochmal die allerletzte großartige 8. Mai-Musik, quasi die wunderschöne Entgegnung auf die wunderschöne Musik von Major Miller. Hier ist nochmal der Alexandrow-Ensemble. ganz leise jetzt zu Ende, Alexander auf Angst sammelt. Das ist schön, dass die nicht immer nur auf die Pauke hauen müssen. Und ganz leise geht doch die Sendung hier zu Ende. Und was will ich noch sagen? Manchmal gibt es auch so ganz, ganz schöne Situationen, dass man da so sitzt im Radio, dann fast dazu neigt, ein kleines bisschen unglücklich zu sein. Und dann gibt es auf immer einen Kollegen, der hat die Sendung gehört und der ruft dann an und denkt, dann sorgt er eben dafür, dass noch ein schöner letzter Satz zum Abschluss kommt. Eben hat Johnny mich angerufen auf so einer Geheimnummer, hier gibt es nämlich auch Geheimnummern. Und hat gesagt, sein schönster Satz zum Tod, den ihm eine Freundin aus Amerika auf einer Karte geschrieben hatte, lautete, I hope you'll die happy. Damit können wir die Sendung, glaube ich, ganz beruhigt beenden. Ich werde jetzt keine Zusammenfassung geben, ich werde keine Moral sagen, sondern nur einfach versprechen, dass wir nächste Woche ja wieder weiter telefonieren können. Mit Sicherheit über ein anderes Thema. Mann, ich bin ganz verlegen. Jetzt machen wir einfach Schluss. Die Sendung jetzt ist zu Ende. Nächste Woche geht's weiter. Und jetzt kommt gleich ein Night Flight mit MC Lücke. Tschüss. Jetzt heißt es leider wieder Abschied nehmen, Herr Major. Auf Wiederhören. Und ich sage in meinem perfekten Deutsch auf Wiedersehen. Ich kann zu meiner